Deutschlandfunk Hörspiel. Diese Sendung ist allen gewidmet, die ihr zuhören. Doch der Autor möchte sich, ehe er sein Notizbuch aufschlägt, bei denen bedanken, die ihm halfen, seinen großen Reiseplan zu verwirklichen. Vor allem bei den Pan American World Airways, mit deren Clippern er um die Erde flog. München, den 6. März, 22.53 Uhr. Neuschnee ist gefallen. Er schimmert unter den Straßenlaternen. Die Temperatur ist ein wenig über Null. Und die Luft ist voll Tauwasserrieseln. Die Zwiebeltürme der Frauenkirche stehen schwarz im samtblauen Sternenhimmel. Eine schöne Nacht. Kein Mensch hat Lust, schlafen zu gehen. Aber Billy sagte, es wäre doch besser gewesen, von London aus zu starten. München sei ein Risiko. Er roch die Luft. München sei nun einmal eine unsichere Ecke und das Wetter hänge an einem Haar. Er würde sich jedenfalls nicht wundern, wenn die Maschine im letzten Augenblick noch vorbeiflöge, ohne zwischenzulanden. So standen sie seit 10 Minuten auf dem Lehnbachplatz. Billy und der andere. Der hatte seine beiden Koffer in den Schnee gestellt und das Herz schlug ihm im Halse. Er sagte nichts, während Billy redete. Aber zuletzt stieß er Billy in die Seite und sagte doch etwas. Da ist sie ja. Und da war sie. Ein feiner, summender Ton ging plötzlich durch die Luft. Und dann zogen Blinklichter, weiß und rot, zwischen den Sternen hindurch und senkten sich sacht. Und der andere sagte, na Billy? Und Billy sagte, Glück gehabt. Aber das Haar, an dem das Wetter hing, ist doch noch gerissen. Sie sprangen ins Auto und sausten nach Riem hinaus. Billy steuerte und der andere saß im Rücksitz, umarmte seine Koffer und hielt die Luft an, als es losging. Als plötzlich die erste weiße Nebelhand quer über die Chaussee hinweg nach ihren Scheinwerfern griff. Billy drehte sich um und grinste. Die weiße Geisterhand zog sich zurück. Aber sie kam wieder und nach 3 Minuten stand der Nebel wie eine frisch gekalkte Wand vor ihrem Auto. Billy nahm den Fuß vom Gashebel. Aber noch hatten sie ein wenig Glück. Ein Jeep überholte sie. Am Steuer saß vermutlich ein Hellseher, dem machte der Nebel nichts aus. Und sie klemmten sich hinter sein rotes Schlusslicht und erreichten den Flugplatz 11:15. Dennoch hat der andere, der mit den beiden Koffern, der verreisen wollte, diese Nacht nicht über dem Balkan verbracht, sondern in einem Münchner Hotelbett. Dort saß er mit gesenktem Kopf. Grün vor Ärger wegen des Nebels. Weiß vor Erschöpfung. Denn er hatte 2,5 Monate lang mit verschiedenen Konsulaten verhandelt. Die Brust durchbohrt von vielen Injektionen, denn man hatte ihn gegen 99 Krankheiten geimpft, einschließlich der Pest, von der er eigentlich angenommen hatte, sie sei nur eine Erfindung surrealistischer Schriftsteller. Kurzum, er saß im Bett und ließ den Kopf hängen. Aber dann raffte er sich auf, griff zum Nachttisch, wo sein Bleistift und das Notizbuch lagen, schlug es auf, malte eine 1 über die erste Seite, schrieb das Datum darunter und notierte: Erstens, noch immer in München. Der Start wurde auf morgen verschoben. Zweitens, aber das Flugzeug habe ich schon gesehen. Eine große, viermotorige Constellation, die stand silbern im Schnee und Nebel, von allen Scheinwerfern des Flugplatzes angestrahlt und ihre Flügel warfen große, schwarze Schatten in die Luft. Am Bug steht ihr Name, Clipper, goldenes Vlies und darüber, den ganzen Rumpf entlang, Pan American World Airways. Jedes Mal, wenn sich einer der Scheinwerfer auf dem Dach des Flugplatzgebäudes ein wenig bewegt, flammt ein weißer Blitz über die geschwungenen Aluminiumflächen hin. Das ganze Ungeheuer ist 3-mal so hoch wie ein Elefant und länger als ein Walfisch. Es ist schwerer als 50 Autos und so stark wie ein 10.000-Tonnen-Dampfer, und stand dennoch hier im tastenden Scheinwerferlicht und all dem lauernden Nebel, graziös, makellos und geheimnisvoll wie ein Einhorn. Ich hasse diese Leute, die sich immer Icarus-Sprüche in die Stammbücher schreiben, aber über die Technik jammern, wenn sie nur ein Flugzeug hören. Die Postkutschen waren auch keine Engelswiegen. Lesen Sie doch nach. Bei Maupassant. Billy hat indessen den Piloten aufgestöbert. Der hatte schlechte Laune und sagte, wenn dieser lause Nebel wenigstens eine halbe Stunde früher gekommen wäre, dann hätten wir nicht zu landen brauchen und wären schon halbwegs in Konstantinopel. Ich fügte hinzu, aber ohne mich eben. Der Pilot wollte schon etwas sagen, aber Billy kickste ihn in die Seite, denn er ist von Berufs wegen für die Beziehungen der Pan-American zur deutschen Öffentlichkeit verantwortlich und der Meinung, dass man keinem Passagier die Laune verderben dürfe. Auch die Schadenfrohe nicht. Drittens. Nachzutragen wäre noch, der Flug Hamburg-Berlin-München gestern verlief glatt und schnell. In Hamburg war es kalt, aber es lag kein Schnee mehr. Und als wir über Holstein flogen, lag doch über den Feldern und Knicks eine zarte, grün-goldene Ahnung von Vorfrühling. Meine Mitreisenden kamen direkt aus New York. Sie wollten zur Leipziger Messe. Sie schauten angestrengt durchs Fenster und waren gespannt, bis plötzlich einer rief, jetzt sind wir drüben. Da waren wir wirklich drüben und alle waren ein wenig enttäuscht, dass man den eisernen Vorhang nicht doch sehen kann. Aber man sieht ihn wirklich nicht. Drüben hat es nur geschneit, das ganze Land war weiß überzuckert, die Hügel eingeebnet, eine Windmühle drehte sich. Es ging auf Mittag und aus den Schornsteinen eines mecklenburgischen Dorfs stieg senkrecht der Rauch, 3 Dutzend straffe blaue Fäden, die sich in halber Höhe in einem Knäuel zusammenfanden. Über diesen mecklenburgischen Mittagsrauch kam ich mit meiner Nachbarin ins Gespräch, einer älteren Frau aus Cleveland, wie sie später herausstellte. Die gehörte auch zu der amerikanischen Messeparty. Sie hatte ein einfaches Konfektionskostüm an und ein buntes Federhütchen auf und war recht aufgeregt. Wahrscheinlich merkte sie gar nicht, dass sie unaufhörlich ihre roten, verarbeiteten Hausfrauenhände rang, während sie zum Fenster hinausschaute. Als sie den Rauchpilz über dem Dorf gewahrte, rief sie aus, »How lovely! Wie ein Strickstrumpf, isn't it?« Und kaum hatte sie es ausgesprochen, da begannen auch schon ihre Hände zu stricken. Sie griffen nach unsichtbaren Nadeln, ihr rechter Zeigefinger benahm sich, als führe er den Faden, und dann ging es los, 2 links, 2 rechts, 2 links. Übrigens sagte sie wörtlich, wie ein Strickstrumpf. Und wie wir nun miteinander ins Gespräch kamen, da steckte ihr ganzes Amerikanisch voll deutscher Brocken. Und je länger sie es sprach, umso mehr wurden es, und zuletzt sprach sie überhaupt Deutsch, und durchschoss es nur immer wieder mit einem Lovely und You know und Well, well. Indessen ging der Reiseleiter der Party herum und verteilte Messevorschriften unter seinen Schutzbefohlenen. Vielfach gefaltete Blätter, ganze Paternoster aus Paragraphen. Außerdem gab er bekannt, dass man den Zimmernachweis in der Osthalle des Leipziger Hauptbahnhofs finden werde. Meine Nachbarin fragte mich erregt, »Was hat er gesagt?« Ich wiederholte es. »Are you sure?« »Ich war sure.« »Vom Visum hat er nichts gesagt?« »Nein.« »Ich habe nämlich mein russisches Visum noch nicht, nur die Messeerlaubnis. Und ich will doch nach Halle zu meiner Schwester noch, die habe ich seit 22 Jahren nicht mehr gesehen.« »Und dazu brauchen Sie ein Visum?« »Surely, von Leipzig nach Halle. Ist ja alles Politik, isn't it?« »It is.« Als Berlin in Sicht kam, ließ sie kein Auge mehr vom Fenster. Und wie wir über den struppigen Ruinen der Innenstadt kurften, murmelte sie, »My Lord, my Lord, du meine Güte.« Ich beugte mich vor, um auch etwas sehen zu können. Da sagte sie nah an meinem Ohr, »Daran hatte ich im Moment gar nicht mehr gedacht. You know?« »Well.« In Tempelhof sagte sie mir Goodbye und wünschte mir alles Gute. Und auch ich wünschte ihr alles Gute, vor allem für das russische Visum von Leipzig nach Halle. Und dann stieg ich um in den Clipper nach München, wo ich um 14.45 Uhr pünktlich eintraf. Viertens. Aber an dieser Stelle ließ der Schreiber in seinem Münchner Hotelbett den Bleistift sinken und schaute nach der Uhr. Sie zeigte auf 3. Und da man ihm gesagt hatte, man werde ihn um 8 Uhr wecken, stand er auf, nahm eine Tablette aus seinem Koffer, trank ein Glas Wasser darauf, legte sich wieder ins Bett und löschte das Licht. Aber nach einer Minute knipste er es wieder an und notierte doch noch etwas in sein Buch. Viertens also? Es ist mir seltsam genug ergangen auf diesem Flug nach München. Als wir Berlin und den Autobahnring hinter uns hatten, begannen große Wälder. Die standen schwarz und mit roten Stämmen im gleißenden Schnee und die Havelseen kamen zugefroren, aber in der Mitte war das Eis vom Quellwasser durchbrochen. Kein Mensch weit und breit. Nur Wege mit vereisten Radspuren die Waldränder entlang und die Sonne streifte blaue Schatten von den Bäumen und warf sie lang auf den Schnee, weit über die Wege hinaus. Kein einziger Mensch. Ein großes Schneepanorama ohne Menschen. Da ist es mir in den Sinn gekommen. Mein Gott, dachte ich, du wirst in diesen 10 Tagen, die nun kommen, die ganze Welt aus diesen Flugzeugfenstern sehen. Aber keinen Menschen. Die Erde wird von nichts bevölkert sein, als von Spuren, Fantasie und von deinen eigenen Erinnerungen. Was für eine seltsame Lage. Und nun wirkte endlich die Schlaftablette, die er genommen hatte. Er legte den Bleistift weg, klappte das Schreibheft zu und drehte nun endgültig das Licht aus. Die Passagiere werden gebeten, sich zur Maschine zu begeben. Dankeschön. 3 Maschinen starteten dicht hintereinander. Sie schossen über das verschneite Flugfeld und hoben sich dann in den helllichten Himmel hinein wie 3 weiße Raketen. Aber während die erste und die zweite Maschine nach Osten und Westen abbogen, wandte sich der Clipper Goldenes Vlies in einer weichen Möwenkurve nach Süd und stieg, bis er mitten in der Sonne verschwand. Billy, der auf dem Flugplatz gestanden und ihm nachgeschaut hatte, musste sich plötzlich die Augen wischen. Es war nicht Rührung, was ihn übermannte, sondern nur das sengende Licht, aber er kam sich plötzlich vor wie jemand, der Zwiebeln geschnitten hat. Das ist keine würdige Lage für einen Mann. Deshalb setzte er den Hut auf und verschwand im Restaurant. Dabei sah es heute Morgen noch düster genug um uns aus. Der Nebel hatte sich gehalten und ich schlief nach dem Wecken nochmal ein. Beim Frühstück machte selbst Billy nun ein betretenes Gesicht. Aber gerade als ich mein Ei aufklopfte, fing buchstäblich das Tischtuch zu brennen an. Im Fenster stand die Sonne. Ich griff nach den Koffern, der Autobus sauste durch die Straßen, der Grenzpolizist klatschte seinen Stempel in den Pass, die Stewardess knallte die Flugzeugtür zu und seit 11 Minuten, seit Mittwoch, den 7. März, 11.44 Uhr, bin ich unterwegs. Jetzt fängt die Welt an. Nun, zunächst hieß die Welt noch Bayern, bald darauf aber Österreich, genauer gesagt die Kitzbüheler Alpen. Und über denen schlug das Goldene Vlies einen großen Kreis, um endgültig seine Reisehöhe von 5000 Metern zu gewinnen. Wie sie zur Kurve ansetzten, verneigten sich die Alpen tief vor den Reisenden. Und als sie ihm zuletzt wieder ins Fenster stiegen, hatten sie sich gründlich verwandelt. Das waren keine Ausflugsziele mehr. Das war plötzlich ein ungeheures, giftig gleißendes Haifischgebiss mit Schneidezähnen, die gnadenlos den Himmel zerschlitzten. Und tiefblauen Abgründen, in die man besser nicht hinunterschaute. Eine unmenschliche Sache. Einen Berg ausgenommen. Der kam dem Goldenen Vlies besonders nahe und zeigte einen gewissen humanen Zug. Eine Skispur zog sich seine steilen Hänge empor, haarfein, im mühseligen Zickzack. Und wie sie endlich den Gipfel erklommen hatte, wendete sie sich im spitzen Winkel um und schoss in einem einzigen schnurgeraden Zug quer über alle Serpentinen der Mühsal hinweg wieder zu Tal. Unser Reisender öffnete sein Tagebuch, um einzutragen: Der Mensch ist ein seltsames Wesen. Aber er hat den Satz nicht niedergeschrieben, denn es fiel ihm ein, dass diese Tatsache bereits bekannt ist. Stattdessen gewahrte er, dass über dem Großglockner plötzlich ein zweites Gebirge stand. Wolken, mächtiger noch als die Alpen. Das Goldene Vlies rannte mitten hinein, ohne zu zerschellen, hob sich ein wenig, um sie von sich abzuschütteln, und 3 Minuten später zog es über der strahlend weißen Einsamkeit des Himmels dahin. Unser Reisender bedauerte die Störung, denn er hätte gern mehr von der Welt gesehen. Aber schließlich gehört auch der Himmel zur Welt. Von welcher Welt ist hier eigentlich immer die Rede? 25, mit Anschluss nach Kairo, Mekka und Bagdad. An Kalkutta, Donnerstag, 20.15 Uhr, Anschluss nach Colombo und Mandalay. An Hongkong, Freitag, 11.10 Uhr, Anschluss nach Manila, Singapur, Australien und Hawaii. Aha, das ist die Welt. Nein, das ist nur der Fahrplan in der linken Rocktasche unseres Reisenden. Nur eine ihrer Ansichten. Eine zweite Ansicht der Welt hat er übrigens auf den Knien liegen. Atlas, enthalten 16 Karten. Norden oben, Süden unten, Russland grün, Amerika gelb, Meere blau, Deutschland rot. Nebst Anhang über Klimaverhältnisse, Ackerbauzonen... Und das Vorwort enthält eine dritte Perspektive. Die Erde, lateinisch Terra. Astronomisches Wahrzeichen, ein Kreis mit einem Kreuz oben auf. Die Erde ist der von uns bewohnte Weltkörper, der dritte Planet von der Sonne aus gezählt. Ihre Gestalt ist kugelähnlich, wie aus den runden Erdschatten bei Mondfinsternissen und anderem zu entnehmen ist und durch zahlreiche Erdumschiffungen bestätigt wurde. Geometrisch gesehen stellt sich die Erde als Rotationsellipsoid dar, das aber infolge gewisser Unregelmäßigkeiten... Ist das die Welt? Schauen Sie sich um. Sie werden fremde Sprachen hören, neue Gerichte essen, exotische Völker sehen, ruhmvolle Städte und die großen Panoramen der Kontinente. Sollten Ihnen die Beine ein wenig steif werden, so stehen Sie ruhig auf und gehen Sie im Gang spazieren. Er ist dafür da. Sie dürfen noch rauchen, aber bitte nur Zigaretten. Und das ist auch die Welt? Noch eine mögliche Perspektive. Es ist der kleine Ratgeber für Passagiere der Pan American, den unser Reisender auf seinem Platz gefunden hat. Außerdem illustrierte Zeitschriften aus aller Herren Länder und die neuesten Tageszeitungen, die im letzten Hafen erhältlich waren. Punkt. Man könnte das natürlich fortsetzen und die Stimmen der Philosophen zitieren. Die Stimmen der Dichter, Politiker, der Bauern bei der Frühlingssaat, der Dame vom Welt und der Fischer in der Südsee. Sie alle haben ihre eigene Ansicht von der Welt. Auch unser Reisender hatte auf seine Weise ihr Bild im Kopf. Denn er war lange Zeit Seemann gewesen und hatte während seiner Seemannsjahre die Welt einmal umschifft. In 204 Tagen. Und damals? Damals war er auf einem Dampfer auf Trempfahrt. Sie kannten immer nur den nächsten Hafen. Der übernächste schon konnte an der unverhofftesten aller Küsten liegen. Sie sahen den hohen Himmel der Winternächte am Kap der guten Hoffnung, den eine mondweiße Wolkenschicht überdeckte, aufgebläht von einem eisigen Südwind. Das Südmeer, das Meer der Albatrosse und der großen Verlorenheit, rollte heran, schwarz, von bleichem Gischt überschäumt. Und sie sahen die Kupferberge von Peru im Abendrot brennen und die Venus, wie sie einen langen Silberstreif über den Indischen Ozean warf. Sie sahen die nächtliche Glutwolke über dem Vulkan Stromboli und die jährlich sich verändernden Riffe unter dem Vulkan Krakatau und die morgendliche Schneehaube auf dem Gipfel des Vulkans Orizaba in Mexiko. Jede Nacht hatte einen Horizont und jeder Tag einen neuen. Die überschnitten einander und einer gewann durch den anderen an Deutlichkeit, so dass zuletzt... Kurz, mit den 204 Horizonten einer Erdumsegelung im Kopf saß unser Reisender im Flugzeug. Aber, um es vorwegzunehmen, es ist ihm merkwürdig ergangen während seines Fluges um die Welt. Seine Matrosenjahre und der Fahrplan in seiner Tasche, der Atlas und sein kosmografisches Vorwort und sogar die Tageszeitung, die Stewardess für die Passagiere bereithielt, dies alles fand sich vor seinen Augen auf die überraschendste Weise zu einem Ganzen zusammen. Und hin und wieder hatte sich auch im Mittelgang des Klippers die Beine ein wenig vertreten. Entschuldigen Sie diesen Vorgriff auf kommende Ereignisse, meine Damen und Herren. Zurzeit war es noch nicht so weit. Der Klipper Goldenes Vlies war gerade über Agram dahingezogen. Unser Reisender schaute zum Fenster hinaus und schrieb dann und wann einen Satz in sein Notizbuch. 13.35 Uhr. Es hält sich auf. Oder vielmehr, die Wolken haben sich aufgelöst. Der ganze Raum ist jetzt von einem durchsichtigen, wie von einem riesigen Holzfeuer aufsteigenden Rauch gefüllt. Er behindert die Sicht nicht, dieser blaue Rauch, er tötet die Farben nur. Aber die Linien sind alle scharf gezeichnet bis zum Horizont hin. Der senkt sich nach Nordosten in die ungarische Ebene hinab und von dort kommt die Donau jetzt, schimmernd wie flüssiges Zinn. Lange, schmale Strominseln spalten sie auf, wie ein ungeheurer Muskelstrang, der manchmal Knoten bildet, dann wieder in einzelnen, starken Strängen weiterläuft. Man sieht ihm die Kraft an. Das ganze Land lebt davon. Denn die Gebirge ringsum sind karstig und in den Höhenlagen, wo sie den blauen Rauch halb durchstoßen, terrakottafarben. Das breite Donaubett aber und die Täler zum Strom hin sind dunkelblau. Das sind die Frühjahrsfelder. Dieses so merkwürdige, wie umgekehrt belichtete Bild sieht aus wie ein Negativ der wirklichen Landschaft. Ich bin noch nicht recht daran gewöhnt. Es ist überhaupt eine sonderbare Aussicht, die ich habe. Mein Fenster ist nicht viel größer als der Bildschirm eines Fernsehapparats, 2 Spannen im Durchmesser. Was darin erscheint, ist wie eine Vorführung und nicht wie Wirklichkeit. Auch wenn ich das Gesicht gegen die Scheibe lehne, um wenigstens den Fensterrand nicht zu sehen, wird es nicht anders. 13.51 Uhr. Die Donau beschreibt einen großen Bogen. Im Tal Häuser, winzig, grau und weiß, eine immer dichter werdende Saat. Es sieht aus, als würde plötzlich der Boden fruchtbarer, denn die Häuser stehen wie die Pilze. Da kommt Belgrad, weithin ausgeschüttet an den Abhängen zur Donau hin. Irgendwo darin Tito mit seinem einsamen Versuch, die Welt zu verbessern. Wenn man die Stadt inmitten des dunklen, karstig sich abschließenden Landes sieht, begreift man, dass er eigentlich noch immer seine alte Partisanenrolle spielt. Jetzt zieht übrigens ein gelber Fleck langsam über das Land hin. Irgendwo ist die Sonne durchgebrochen. Wo der gelbe Fleck entlang zieht, entwickelt sich plötzlich das Negativbild. Es gibt Farben, plötzlich blaue Berge, plötzlich hellbraune Felder und Schieferdächer in den Dörfern. Er zieht weiter, dieser Fleck, aber es sieht aus, als ließe er eine Spur zurück. 14.55 Uhr. Das ist Mazedonien. Ich weiß nicht, ob wir höher gestiegen sind, aber die Luft hat sich ganz verändert. Sie ist jetzt intensiv blau mit einer Spur Milch darin. Man schaut wie auf den Grund eines Meeres. Nur wo die Landschaft heller ist, an den Westhängen der leeren Berge um diese Tageszeit, ist sie überhaupt sichtbar. Eine unterseeische Welt. Wir gehören nicht mehr recht dazu. 15 Minuten später montierte die Stewardess ein kleines Tischchen vor ihm auf die Lehnen seines Sessels und kam mit Kaffee. Das war es genau, wonach unserem Reisenden im Augenblick der Sinn stand. Er griff nach der Tasse, aber er hätte sich beinahe verschluckt. Die Tasse in der Hand saß er 3 Minuten lang wie versteint und starrte zum Fenster hinaus. Der Kaffee schwappte über und tropfte auf seine Knie. Er merkte es nicht. Er saß völlig starr, bis schließlich ein weicher Wolkenschaum über die Tragfläche des Klippers zog und das Fenster blind machte. Über dieses Ereignis heißt es in seinem Notizbuch: Sie wird schon wieder trocken werden. Schlimmstenfalls kann man die Hose in New York auch über Nacht reinigen lassen. Aber was ich da draußen sah, werde ich nie vergessen. Für einen Moment war die Luft völlig klar. Wir standen über dem Vardartal und aus der Ferne kam schwarz der Golf von Saloniki auf uns zu. Die Stadt nur zu ahnen, aber zu linken die Chalkidike, weit bis zum Horizont vorgestreckt mit scharfen Rändern wie auf einem Kupferstich. Rechts über dem Golf war das Panorama illuminiert mit etwas Deckweiß. Ein paar merkwürdig geformte, weiße Berggipfel, frei in der Luft schwebend, denn in der Ferne waren das Land und der Golf eins, die Schneegipfel des Olymp. Starr in der Luft, und auch wir plötzlich starr in der Luft, 1 Minute lang. Dann drehte sich langsam die ganze Landschaft wie auf einer riesengroßen Scheibe, als wollte sie uns auch die andere Seite zeigen. Und da kamen die Wolken wieder. Das goldene Vlies sollte eigentlich innerhalb der nächsten Stunden in Istanbul landen. Aber es gibt nicht nur an der Isar Nebel, sondern auch am Bosporus. Infolgedessen ging einige Zeit später die Stewardess durch die Maschine, neigte sich den Passagieren zu und verkündete, man werde in 10 Minuten in Athen sein. Nun, es soll hier nicht die Rede sein von den langen Gesichtern, die einige der Herrschaften zogen, welche eigentlich nach Konstantinopel wollten. Noch von den Strahlenden der anderen, die nach Indien reisten, unterwegs aber gerne einen kurzen Blick auf das klassische Altertum mitnahmen. Was unseren Reisenden speziell betrifft, so zeigte er keine besondere Gemütsbewegung. Er wäre gern nach Istanbul gekommen, aber auch Athen war ihm lieb. Rundheraus, es war ihm überhaupt alles lieb, was kam. Er hat darüber Näheres in sein Notizbuch geschrieben. Das Faszinierende ist dieser unglaubliche Film, der da vor meinem Fernsehfenster abläuft. Ich meine, dass da ein Film abläuft, ohne Schnitt von einer Szene zur anderen überblendend. Was gespielt wird, spielt dabei gar keine große Rolle. Es geschieht ja doch andauernd etwas und immer etwas Unglaubliches. Immerhin, er bereitete sich für die Landung in Athen vor, indem er aus seiner Reisetasche das Fernglas hervorkramte und bereithielt. Er wusste, dass man Athen nur für einen Augenblick sehen kann, von welcher Richtung man auch nach Attika kommt. Und für diesen Augenblick wollte er gerüstet sein. Indessen ging die Maschine tiefer, unter die Wolken. Man überflog Skyros, Andros, Gyatos und Chios, die vielfingerigen, scharfkantigen Inseln, die wie eine Saat von Ahornblättern auf der Ägäis treiben. Man bekam den Hymettos in Sicht, den hohen, veilchenfarbenen Rücken von Attika. Dann kam die Sekunde. Piräus erschien, Phaleron und dahinter der weite, kupferrote Kessel von Athen, begraben unter einem homerischen Seesturmhimmel. Da hatte er das Glas vor den Augen und suchte. Und er fand leicht, was er suchte. Denn in der Mitte der Stadt war es trotz des tintenschwarzen Himmels hell. Von der Akropolis her, vom Marmor des Parthenon-Tempels. Und wie er den Parthenon gefunden hatte, war es ihm, als sähe er wirklich auch die kleine, spitze, schwarze Zunge, die hinter dem Parthenon in den Himmel leckt. Die Zypresse. Es war ihm wirklich, als sähe er sie. Und unter dieser Zypresse, unter dieser schwarzen Zunge, die den Himmel leckt, hatte er eines Nachmittags geschlafen. Im Kamillenkraut, das die Marmortrümmer überwuchert. Es war wunderbar warm. Die Zypresse gab einen Zeigefinger voll Schatten, aber das Geröll schmorte sacht, denn die Sonne hatte einen halben Tag lang drauf gebrannt. Er schlief ziemlich lange und wachte nur langsam auf. Und wie er dann noch mit geschlossenen Augen lag, ohne einen klaren Gedanken in seinem Sinn, wo in aller Welt er eigentlich war, und wie er nur da lag, warm, halb wach, in all dem Kamillengeruch, da hörte er plötzlich eine Stimme, eine Frauenstimme, die Liebesstimme einer Frau. Und die rieselte und ging schnell, und er verstand kein Wort und hörte sie nur rieseln, schnell und verliebt. Und das war das Wunderbarste, was er je gehört hatte. Und wie er sich nun wirklich zu fragen begann, wo in aller Welt er denn wäre, da brach die Stimme, dieselbe Liebesstimme, plötzlich in einen großen, hallenden Klageruf aus. Da wurde es dunkel und der Ruf hallte, der wie ein Schmerzensschrei klang. Aber das Echo hatte ihn noch nicht verloren, als das Rieseln schon wieder anhob und schnell dahinging, bis wieder der Schrei kam, dem wieder die Liebesstimme folgte. Er hob den Kopf und spähte durchs Kamillenkraut. Da sah er sie. Sie saß da auf einem Stein und neben ihr saß ein Mann, eine Frau, und im Schoß hielt sie schräg einen großen Korb voll Orangen. Aber ihr Klageruf lockte keinen Käufer an, denn es war niemand auf der Burg von Athen während des Pansmittags, niemand außer den Schläfern im Kamillenkraut und außer den Wächtern, die schliefen im Schatten der Säulen, und außer den Mann an ihrer Seite. Aber den rief sie nicht, den liebte sie ja. So kam es, dass man die Lieblichkeit und die Klage aus einem Munde hörte. Und es war dem Reisenden wirklich, als sähe er die Zypresse für einen Augenblick. Bis schließlich das Flugzeug sich wendete und auf dem Flugplatz östlich von Phaleron niederging. Die Passagiere stiegen aus und schritten über den Platz, der mit den rostig scheppernden Eisenplatten amerikanischer Feldflugplätze belegt ist, und rochen in die griechische Luft. Die war weich und wohltätig und anders als die Münchner Märzluft, die sie zu Mittag gerochen, und anders auch als die säuberlich aufbereitete, wohltemperierte Pressluft, die sie im Flugzeug genossen hatten. Aber die athenischen Beamten, Grenzpolizisten und Oberkellner im Flugplatzrestaurant wussten nicht recht, was sie mit diesen unerwarteten Gästen anfangen sollten, die keine griechischen Visa, kein griechisches Geld hatten und auch gleich weiter wollten. Sie betrachteten sie wohlwollend, aber inkommodiert, ganz wie die Matrosen jene fremden Zugvögel anschauen, die unversehens und mitten auf See über ihre Schiffe herfallen, nur um sich für eine Stunde zu verschnaufen. Ganz interessant, aber hinterher muss man das Deck abspülen. Immerhin, Sie gaben ihnen ein Abendbrot und gar kein schlechtes. Und die Reisenden aßen. Und unser bestimmter Reisender nützte die Gelegenheit, um einem jungen kanadischen Ehepaar das Rezina-Trinken beizubringen. Die Rezina, Sie wissen, ist ein Weißwein, der über Tannenharz zubereitet wird und daher nach Terpentin schmeckt. Der Kanadier sagte: Sehr bemerkenswert, aber eigentlich schade um den Wein. Der Reisende legte sich ins Zeug für die griechische Sache, sprach von Leuten und Sitten, vom Klima, vom herb schockierenden Charakter des ganzen Landes und so weiter, bis die Dame ihn fragte: Sind Sie Grieche? Oh nein, sagte der Reisende, informierte sie über seine Nationalität und erzählte ihr, dass er nur Athen ein wenig kenne. Dann sprechen Sie aber wohl wenigstens Griechisch. Auch das nicht. Lediglich etwas Altgriechisch, hatte er in der Schule gelernt. Andramoi ene pemusa, polytropon hos und so weiter. Nicht der Rede wert, immerhin. Ein Humanist also. Dann können Sie sicher das da lesen. Sie zeigte durchs Fenster, wo drüben über der Straße, beleuchtet von einem kleinen Scheinwerfer, eine weiße Mauer stand, auf der etwas aufgeschrieben war mit dem Buchstaben des Sophokles und der Sappho. Der Reisende suchte sein griechisches Alphabet zusammen und buchstabierte Autokineterion. Autokineterion. Und was heißt das, Sie Humanist? Der Reisende überlegte eine Weile. Schließlich sagte er, wenn er richtig unterrichtet sei, so bedeutet das ungefähr so viel wie Autofriedhof. Uhr 5. Wie gut, dass ich während der letzten Woche Abend für Abend in den Atlas geschaut habe. Ich kann nun die Welt fast auswendig und die Lichter, die nun in der nächtlichen Ägäis auftauchen, haben alle ihre Namen. Das sind die Inseln. Ägina, Kytnos, Seriphos, Paros, Naxos, Kos. Ganze Sternbilder im Meer. Und es machte gar nichts aus, als er sich einmal versah und Ios mit Amorgos verwechselte. Es waren Sternbilder. Dann kam die türkische Küste, unten Lichter und drüber die dunkle Last der Taurusberge und eben nun Zypern. Und da Beirut. Landung um 22.43 Uhr. Und aus der Flugplatzhalle tönte orientalische Radiomusik. Aber diese Musik war auch so ziemlich die einzige Begegnung mit dem Morgenlande, die unser Reisender hatte. Für Beirut hatte der Fahrplan eigentlich einen halben Tag Aufenthalt versprochen. Doch nun rächte sich die Münchner Verspätung. Es war nicht Tag im Morgenland, als man eintraf, sondern Nacht. Und man blieb nur für 60 Minuten. So irrte er durchs Gelände. Bei den Polizisten vorbei, beim Quarantänebeamten und beim Zoll. Aber die gehörten zur Internationale der Beamtenschaft und goldenen Knöpfe. Und unser Reisender war gerade auf Nationales aus. Auf Fäße, Turbans, Krummschwerter und verschleierte Augen. Nun, ganz ohne Glück war er nicht. Er hörte Stimmen, ging innen nach und fand in der Küche zwei orientalisch feurige Bäcker. Die lasierten Cremeschnitten auf dem Küchentisch. Und der Reisende trat zu ihnen und aß gleich drei, direkt vom Blech. Danach. Pan American World Airways annonce le départ de leur vol numéro 4 autour du monde de Beyrouth à Karachi. Immerhin hielt das Morgenland noch eine Überraschung für ihn bereit. Als er nämlich wieder in der Kabine des goldenen Vlieses saß und schon ein wenig schlafen wollte, fiel ihm etwas ein. Er sagte sich, morgen früh wollen sich alle rasieren. Besser du besorgst das jetzt. Also nahm er sein Wachstuchbeutelchen mit den nötigen Utensilien und ging in den Waschraum. Dort seifte er sich ein, ausgiebig, schaute dabei in den Spiegel, warf auch zwischendurch einen Blick durchs Fenster in der Wand, aber dort war nur Nacht. Und unter der Nacht liegt die Wüste, sagte er sich. Und so setzte er die Klinge an die Wange. Aber plötzlich verwandelte sich das Bullauge in das Schaufenster eines Juwelierladens. Ungeheure Geschmeide blitzten auf. Agraffen, Perlenschnüre, Colliers, ein großer Funkelzauber. Er griff sich an den Kopf und sagte sich, das muss doch eine Stadt sein, eine große. Aber hier in der Wüste, 20 Minuten östlich von Beirut, das kann doch nur... Damaskus sein. Damaskus also. Die Hand mit dem Rasierapparat senkte sich. Der Reisende schaute zum Fenster hinaus. Damaskus also. Damaskus mit den Karawansereien für die Händler aus Katai. Damaskus, wo Saulus lag, blind, nachdem Gott ihn geschlagen hat. Damaskus, wo der Kalif wohnte. Damaskus von den Kreuzrittern belagert. Tamaran, den Mongolen zerstört. Und immer wieder auferstanden. Der Rasierschaum auf den Wangen des Reisenden erstarrte. Er rührte sich nicht. Bis der unbekannte Juwelier ein Stück nach dem anderen aus seinem Fenster nahm. Und nur das schwarze Samtpolster zurückblieb. Da wusch er sich das Gesicht, trocknete sich ab, verpackte sein Rasierzeug in dem kleinen roten Beutel mit den weißen Punkten und ging zu seinem Platz zurück, leise, um die Mitreisenden nicht zu stören, die schon schliefen. Allerdings blieb die Ergriffenheit nicht ohne Folgen. Am anderen Morgen stutzte die Stewardess, als sie ihm das Frühstück brachte, näherte sich seinem Ohr und flüsterte: Darf ich Ihnen etwas ganz Persönliches sagen, Sir? Aber natürlich, sagte der Reisende. Bitte schießen Sie los. Dann, ja, ich glaube, Sie haben sich nur auf der linken Seite rasiert. Die rechte Backe ist noch ganz schwarz. Donnerstag um 4.50 Uhr. Es ist schwer, wach zu bleiben. Mal eine Stunde, aber nicht fest einschlafen. Jede Stunde, die ich verschlafe, macht mir die Welt kleiner. Wirklich bin ich vorhin auch aufgewacht, als in der Wüste die dämmerigen Lichter von Basra erschienen und gleichzeitig schimmerte es schwach auf der schwarzen Erde, zwei Schlangen vom Nordwesten kommend und sich vereinend, Euphrat und Tigris. Bald danach begann der Persische Golf. Jetzt ist alles aus, nur ein paar Sterne noch, nicht viele, und jeder hängt an einem kleinen, milchigen Hof wie an einem Fallschirm. Es sagt mir gar nichts mehr, dass 5000 Meter unter uns die Erde sich langsam nach Westen dreht. Wir fliegen mitten im Raum. Um 5.35 Uhr. Ich bin tatsächlich noch einmal eingeschlafen. Aber nun muss es bald soweit sein. Ich will sehen, wie es in der Wüste Tag wird. Über uns hängt schon ein schwacher, grüner Schein im Raum. 20 Minuten noch. Damals, als ihr Schiff in der Nacht an die Küste von Chile kam, ankerten sie eine Meile vor Taltal und konnten nicht an Land. Da ging er auf die Brücke und schaute sich die Stadt durchs Fernrohr an. Wenig Licht in den Gassen. Ein Auto kommt mit abgeblendeten Scheinwerfern den Strand entlang, biegt in die Hauptstraße ein, durchfährt die Stadt, kommt an den Abhängen unter den Kordilleren noch einmal in Sicht und verschwindet. Das Fernrohr sucht, aber es fängt das Auto nicht wieder ein. Doch die Kordilleren sind zu sehen, eine Silhouette aus ausgesparten Sternen. Die Luft ist vollkommen klar. Die Sterne senken sich hinter den schartigen Grat des Gebirges wie hinter eine Kulissenkante. Im Fernrohr sind es nur schimmernde Punkte, alle Sterne, soweit das Fernrohr den Himmel auch absucht. Nur der Mond. Da stürzt eine Flut von weißem Licht auf den Mann am Fernrohr herein. Es ist ein Halbmond. Die Landschaft seiner hellen Flächen strahlt. Eisig helle Wüsten und Kratergebirge. Leer. Nichts als das weiße Licht. Aber auch die Nachtländer des Mondes sind zu sehen. Auch hier Gebirge und eine schwarze Totenstille. Die Grenze zwischen beidem, zwischen Tag und Nacht, ist sauber gezogen. Nur an einer Stelle ist sie unterbrochen. Da erhebt sich auf der Nachtseite ein riesiges Gebirge und die Sonne hat seinen obersten Kamm erfasst. Dort oben, auf den Graten und Sätteln dieser Bergkette, beginnt der Morgen. Dort gibt es einen gewaltigen, umwälzenden Sonnenaufgang. Der Bergkamm glüht. Aus der Todesschwärze wird ein weißer, gnadenloser Tag. Die Sonne geht auf über einem Mondberg. Aber die Verlassenheit wächst. Und da ist die Sonne, 6:02 Uhr. Der Morgen kam aus dem Himmel wie ein leuchtender Gasevorhang, sank herab, smaragdgrün, solange er frei in der Luft schwebte, aber wo er die ungeheure Bergmauer der persischen Küste berührte, da wurden die Berge glühend rot. Wie Lava sank die Glut an den Abhängen herab, bis ins Meer. Die ganze Verwandlung dauerte 2 Minuten. Die Sonne steht noch nicht höher als eine Handbreit über der Kimm und doch ist sie schon weiß und brennt und versenkt das Land. Ein weiter Blick nach Persien hinein. Berge und dürre Täler, alles wie aus gebrannter Schamotte. Ich nahm mein Glas vor die Augen und suchte die Küste ab. Hier leben doch Menschen. Mein Atlas sagt, es kämen wenigstens 9 auf einen Quadratkilometer. Sie müssen doch Dörfer haben oder Wege wenigstens, wer weiß wohin. Aber nichts. Endlich unten am Strand 2 Punkte. Weiß. Ich bekomme nicht heraus, was es ist, aber ich beschließe, es 2 Menschen sein zu lassen. Um 7:50 Uhr. Persien wandte sich ab von unserem Kurs. Dafür schwang sich von Steuerbord Arabien herein. Die Piratenküste von Scharia. Wüste, platt, gelbgrau. Dann doch ein grünlicher Fleck, Palmen darin, ein paar graue Hütten, eine Oase. Und durch die Oase zieht ein Weg, der sich auf beiden Seiten in der Wüste verliert. Um 7:58 Uhr. Die Berge von Oman verdrängen die Ebene. Da gibt es sogar einen Fluss. Er ist trocken, aber ein grüner Streif zieht sich den Grund des Flussbetts entlang. Und aus dem Gebirge, ich traue zuerst meinem Glas nicht, aber aus dem Gebirge kommt eine Karawane. Eine lange, lose Kette, 20, 30 Kamele. Und wie ich die Tragtiere sah, war mir auch, als könnte ich Menschen sehen. Weiße Punkte neben den Kamelen. Die strebten zum Fluss, aber es schien mir, als kämen sie keinen Schritt voran. Erst jetzt sah ich ein, wie groß die Wüste ist. 8:30 Uhr. Die Gebirge von Oman wurden sehr mächtig. Morgennebel stand in den Tälern. Dann stürzten sie steil ab ins Meer und von der anderen Seite kam Persien wieder in Sicht. Wir fliegen die Küste entlang, noch immer leeres Bergland. Die Stewardess hat mir mit dem Frühstück eine Zeitung gebracht. Sie ist von gestern und in Beirut an Bord gekommen. Französisch. Ich habe alle Mühe, ein wenig davon zu entziffern. Einer von diesen Punkten da unten hat einen anderen Punkt erschossen. Gestern. Da steht es. Teheran, 7. März. Der persische Ministerpräsident Ali Rasmara wurde in den Vormittagsstunden in der Nähe der kaiserlichen Moschee von 4 Männern angefallen, die vermutlich einer nationalistischen Sekte angehören. Einer der Attentäter schoss ihn nieder. Ein Kommuniqué des Schah fordert alle Gouverneure des Reiches auf, äußerste Wachsamkeit walten zu lassen. Dennoch wird mit der Möglichkeit eines Aufstandes im ganzen Lande gerechnet. Was diese Punkte da unten für eine Macht haben. Über ein so leeres Land. Karachi um 10 Uhr. In der Nähe des Flugplatzes ein winziger Garten. 4 Palmen, etwas Rasen, ein Steinwall ringsum. Die Vormittagshitze braust auf die harten Palmblätter herab. Die Luft summt. In einer Ecke des Gartens sitzt ein halbnackter Junge Schösslinge in die schattige Erde. Aber ehe er sie einsetzt, füllt er die Pflanzlöcher mit Wasser aus einer alten Gießkanne. Auf dem Gartenweg gehen unser Reisender und ein hochgewachsener Mann langsam auf und ab. Der Fremde trägt einen kantig gestutzten Bart. Er sieht aus wie ein Beduine, spricht aber Deutsch. Muhammad Assad, Jahrgang 1900, Wiener. Nach 1920 Journalist in Berlin. Expeditionen nach Palästina, Syrien, Arabien, Persien, Afghanistan. Er schreibt ein Buch, Unromantisches Morgenland, und tut Ende der 20er Jahre etwas seltsam Romantisches. Er verlässt Europa, wie viele andere auch. Aber er allein geht in die ungewöhnlichste Himmelsrichtung. Er tritt zum Islam über und geht an den Hof von Ibn Saud. 3 Jahre Mekka, dann geht er nach Indien, schreibt Bücher über den Islam und übernimmt bei der Gründung von Pakistan ein hohes Staatsamt. Sieht aus wie ein Beduine, kann aber Deutsch sprechen. Er bückte sich und griff mit der Hand in die Gießkanne, hob eine Hand voll Wasser heraus und schaute auf den kleinen Wasserspiegel. Er sagte zu dem Reisenden, kommen Sie auf dem Rückweg hier wieder vorbei? Der Reisende verneint. Ich hätte Ihnen gern Kaschmir gezeigt. Bei dem Wort Kaschmir entsteht ein leuchtend grüner Fleck im Gehirn des Reisenden. Er denkt, mein Gott, Kaschmir ist doch der große Traum in diesem ganzen Riesenland. Dann vielleicht nächstes Mal. Gewiss, sagt der Reisende, vielleicht nächstes Mal. Aber in seinem Sinn denkt er, was wird bis dahin aus Kaschmir geworden sein? Indien beansprucht es für sich, Pakistan beansprucht es für sich. Er hat vorhin den Satz gehört, wer Kaschmir hat, hat unser Wasser. Unsere Flüsse kommen aus Kaschmir. Und wie der Mann, der wie ein Beduine aussieht, den Arm jetzt ausstreckt, das Wasser in seiner Hand ein wenig knetet und dann sacht über dem Gras ausschüttet, ohne Pose nur, mit der natürlichsten Sorgfalt, versteht der Reisende mit einem Mal, was es heißen will, wenn in Pakistan jemand sagt, unser Wasser. Dies war Karatschi. Dies und ein Blick über die locker ausgestreute Stadt hin. Unser Reisender. Attention please, attention please. Pan American World Airways announced the departure of their round the world clipper, flight number 4, to New Delhi. Will all passengers. Aber da ist ja Wasser. Diesen Satz notierte unser Reisender, als er wieder im Clipper saß, kurz nach dem Start. Der große Film lief weiter. Und auf der magischen Linse seines Fernsehfensters erscheint ein Strom. Eine Boa, die sich wie verwundet über eine Lehmtenne wälzt. Der Indus. Er führt Wasser. Viel Wasser. Wenngleich sein ausgewaschenes, zerfasertes Strombett 10 Flüsse aufnehmen könnte. Aber das Wasser fließt zu schnell die ungeheure Terrasse vom Himalaya bis zum Arabischen Meer hinab. Es ist lehmgelb und wie abgenützt von den unzähligen Stufen, Kurven und Zuwiderläufen seiner Bahn. Das Land bleibt gelb und trocken. Vielleicht, wenn man Geld hätte, wenn man ein Stausystem bauen könnte wie am Nil. Aber dies würde das größte Bauwerk der Welt werden müssen. Und man hat kein Geld. Und die Riesenschlange wälzt sich aus dem Fenster. Nun wird, was gelb war, rot und braun. Die Erde ist wie von einem heißen, trockenen Schorf bedeckt. Die Wüste Thar, 250.000 Quadratkilometer groß, größer als ganz Großbritannien, mitten in Indien. Der Reisende notiert. Was für Wüsten habe ich heute gesehen. Ob man in Venedig wusste, von welcher Art der Weg nach Katay ist? Aber es muss zugegeben werden, dass der Reisende auf dieser Flugstrecke nicht ununterbrochen zum Fenster hinausschaute. Hin und wieder schielte er auch verstohlen nach den Passagieren hin, die eine Reihe vor ihm saßen. Da war erstens ein bärtiger Muselmann zugestiegen, in Karatschi. Klein und ein wenig wie Abdel Krim von Angesicht, falls Sie sich an den noch erinnern können. Und zweitens und drittens saßen da 2 kleine, zarte Leinwandkegelchen, die Gattinnen von Nummer 1. Keine Gesichter, keine Hände, keine Füße, nichts. Nur weiße Leinewand. Nur wenn der Reisende sich verstohlen etwas vorschob, konnte er ihre Augen sehen. Oder vielmehr die Stellen, wo ihre Augen sitzen mussten. 2 Löcher im weißen Tuch. Und diese wiederum von blau gestickten Sternchen, ganz vergittert. Indessen begann draußen der Panjab. Er fing mit Dornenbüschen in der Wüste an. Dann kamen kleine, trockenbraune Hirsefelder und geduckte arme Leutedörfer. Was braun gewesen war, war gelb jetzt und später grünlich. Wasser blinkte wieder, aus Kanälen, Tümpeln, kleinen Bächen. Dann sah man abseits Delhi liegen, die Hauptstadt Indiens, und landete. Aber die Treppe, die man zum Aufsteigen an den Klipper heranschob, erwies sich als zu steil. Nicht für den Reisenden, aber für Damen mit blau vergitterten Augen. Es half nichts, die Schleier mussten gelüftet werden. Jeder wohlerzogene Mensch auf dem Flugplatz schaute weg. Nur unser Reisender, in dessen Seele der Takt und die professionelle Neugier miteinander kämpften, verlor nach Punkten. Er riskierte ein halbes Auge, und dieses halbe Auge sah winzige, olivfarbig scheue Hände, winzige, olivenfarbig scheue Gesichtchen und einen Muselmann am Fuße der Treppe, der sich vor Verlegenheit den Bart zerraufte. Indien singt. Mit einigen Nebengeräuschen, gewiss. Der Gesang kam aus dem Flugplatzlautsprecher. Aber der Reisende zückte den kleinen Schallaufnahmeapparat, den er mit sich führte, und nahm das Ganze auf. Der Flugplatzoffizier und eine Hindu-Dame gesellten sich hinzu und verwunderten sich über das kleine Maschinchen. Ohne allerdings zu ahnen, dass die Maschine sogleich auch ihre Stimmen mitnotierte. Schließlich trat der Offizier an den Reisenden heran. Man habe noch 30 Minuten Zeit, sein Auto stehe draußen vor der Tür. Er möchte ihm gern noch etwas Indien zeigen. Und man fuhr los, über Land, 30 Minuten weit. Nachmittag. Eine große, flache, kornfeldgelbe Ebene. Die Felder sind leer. Die große Trockenzeit hat begonnen. Aber die Erde selbst sieht aus wie eine staubige Zitronenschale. Darüber ein großer, rötlicher Himmel. Und sie hielten neben einem Mandelbaum, der einsam dastand. Und im Gras sitzt ein Hindu-Mädchen, die Tochter des Offiziers, 10 Jahre alt, in einen weiten, blauen Schal gewickelt, denn sie hat Halsweh. Wie sie das Auto kommen sieht, legt sie die Hände aufeinander, hebt sie schräg über die Schulter, lehnt ihr Gesicht daran und lächelt dem Reisenden entgegen. Dann läuft sie eilends weg. Der Reisende hat ganz entzückte Augen. Denn nie in seinem Leben ist er lieblicher begrüßt worden. Aber der Flugplatzoffizier sagt, sie hat gedacht, sie wären der Doktor. Keine Unruhe, verehrte Hörer. In Indien schlagen die Stunden nicht. Unser Reisender hat nur zufällig auf die Uhr geschaut. Die zeigte auf 16.14 Uhr. Und es fiel ihm ein, dass in diesem Augenblick gerade 24 Stunden vergangen waren, seit seinem Start in München. Eine Stunde später. Zum ersten Male fliegen wir sehr tief, keine 500 Meter hoch. Da die Erde nun näher ist, sieht es aus, als flögen wir viel schneller und dann, Backbord voraus, jagt ein zweites Flugzeug vor uns her. Dicht auf die Erde gepresst, unser Schatten. Und dieser Schatten rast über eingefriedete Felder hin, über Weiden, springt über Hecken, zaust durchs Geäst der Bäume. Und geht wie ein Augenzwinkern über einen Dorfplatz hin, wo Kinder spielen und ein Schaf sein Lamm leckt. Blitzt über eine Wäschebleiche, zittert über einem Kamm aus Canyon-Tälern hinweg, taucht unter im Wald und fährt aus dem Wald heraus und mit einem Satz auf die staubige Straße. Wo er einen Ochsenkarren trifft. Dem springt er hinten auf, streift den Turban des Kutschers und jagt weiter. Und pflügt wie ein Schnellboot einen zinngrauen Strom entlang. Und zischt über einen Bewässerungskanal hin, wie über eine Eisbahn. Und haucht wie ein Vampir einen Tümpel an, wo einige Hindus zwei Arbeitselefanten tränken. Saust mit einer Eisenbahn um die Wette und gewinnt. Dann zielt er auf eine Stadt. Und schießt mitten hinein. Und trifft die Stadt. Die flachen grauen Dächer ducken sich. Die Menschen in den Straßen schauen zum Himmel, um das Flugzeug zu sehen. Das hebt jetzt eine seiner leuchtenden Tragflächen und setzt zu einer Spirale an. Und in der Mitte der Spirale strahlt weiß wie aus 1001 Nacht das indische Grabmal. Taj Mahal. Eine schimmernde Kuppel und vier Minaretts. Das große Grab einer Liebe. Aber wie sich die Spirale zum zweiten Mal um die graziöse Kuppel windet, hebt sich der Klipper. Das goldene Vlies steigt höher, schert aus der Spirale aus und hält nach Westen. Und das war seltsam anzusehen, wie wir über Agra aufstiegen. Es war, als gerönne die Stadt vor unseren Augen zusammen. Dann verschwand sie und wir hielten auf den Ganges zu. Das ist ein mächtiger Fluss. Er macht das ganze Land grün. Aber wiederum sahen wir keinen Menschen mehr, nur noch das unentzifferbare Gitterwerk der Straßen und indischen Feldwege, über die Buddha mit seinen Jüngern gezogen ist und Gandhi mit seinen Jüngern, ein weißer Punkt inmitten dieses riesengroßen, tragischen Indiens. Das ganze Land ist überwürfelt von Feldern, aber sie sind so klein, dass man ihnen den Schweiß und die Armut ansieht. Im letzten Jahr kam eine Dürre hinzu, in diesem Jahr eine Heuschreckenplage, wer weiß was im nächsten. Hunger und Krankheit regulieren das Volk. Aber über diese kalkweißen Feldwege da unten, von einer Hindu-Provinz zur anderen, ist trotzdem Gandhi gewandert. Trotz allem ein Christ wie kein zweiter. Ein Punkt mit einer solchen wunderbaren Macht. Und es war am 30. Januar 1948 und er war in London. Und vor dem Indienhaus in Aldwych standen die Hindus. Die Frauen in ihren pastellfarbigen Tüllgewändern, Trenchcoats darüber geworfen, denn es regnete. Und aus der offenen Tür des Indienhauses klang eine Stimme. Hindustani. Das war ein Mann, der weinte, während er sprach. Und die Menschen vor der Tür weinten auch. Und wie er weiterging und einen Londoner fragte, erfuhr er, dass es Nehru war, der da sprach und weinte, und dass Gandhi vor 2 Stunden ermordet worden war. An diesem Abend sprach London von nichts anderem. Die Straßen glitzerten vom Regen und Laternenlicht und die Pubs waren überfüllt, aber noch wusste man nicht, wer es gewesen war, der Gandhi erschossen hatte. Und einer sagte, das wäre der dritte Krieg. Und viele sagten, es wäre ein größeres Unglück als selbst Hiroshima. Und 4 Tage später sah er im Kino, wie Gandhi zum Scheiterhaufen gefahren wurde. Von Millionen. Das winzige, braune, tote Gesicht unter einer Million lebendiger Gesichter. Und wie sein Sohn den Scheiterhaufen anzündete, da kniete die Million nieder. Aber ein Mensch braucht zum Knien mehr Platz als zum Stehen. Und wie sie nun alle niederknieten, entstand ein Druck in der Menge, ein Überdruck aus Menschen. Und die Vordersten wurden näher an den brennenden Scheiterhaufen herangeschoben. Und eine weiße Frau, die am Scheiterhaufen gestanden hatte, mit gesenktem Kopf, hob den Kopf, wie plötzlich dieses ächzende Geräusch der niederknienden Million entstand, und fuhr herum und schaute entsetzt auf die Menge der einander vorwärts drängenden Hindus und war außer sich. Doch als sie sah, was es war, das dieses Geräusch verursacht hatte, senkte sie wieder den Kopf. Um 18 Uhr. 4000 Meter hoch steht die Luft über Indien wie Rauch. Roter Rauch, wie die Staubwolke einer ungeheuren Karawane. Jetzt hat das goldene Vlies seine 5000 Meter wieder erreicht. Wir fliegen durch einen gläsern blauen Raum. Die Sonne ist dabei, in den roten Rauch unter uns einzutauchen und im Nordosten schwimmt wie eine gezackte, rosig durchglühte Eisscholle die Front der Himalaya-Gipfel auf dem Dunst. So kam er nach Bengalen, als es Nacht wurde. Schon seit München sitzt neben mir ein alter, zarter, etwas gebeugter Mann. Er ist seit Brüssel im Flugzeug, aber er hat noch nicht mit mir geredet, höchstens beim Essen ein Wort, was man so sagt. Jetzt in der Dämmerung, wir haben unsere Leselichter nicht angezündet, um es draußen deutlicher Abend werden zu sehen. Jetzt im Dunkeln hat er plötzlich zu reden angefangen. Er wird in Kalkutta aussteigen und ist mit einem Mal etwas nervös. Er ist aus Belgien und will zu seinem Sohn nach Bengalen. Der ist Ingenieur in einer Jutemühle. Ich frage ihn, ob er schon einmal in Bengalen war, und er antwortet nein. Er war noch nie im Ausland, nur manchmal in Paris. Dann wird er wieder schweigsam, aber es ist eine große Unruhe in ihm. Man spürt es ihm an. Er hat schon zweimal seinen Pass aus der Tasche gezogen und versucht, im Dunkeln darin zu lesen, aber lehnt es ab, als ich ihm anbot, Licht zu machen. Draußen ist es jetzt richtige Nacht. Am Himmel und auf der Erde. Sterne sind da, aber sie leuchten nicht, und unten müssen jetzt die großen Tigerwälder vorbeiziehen. Das ungeheure Ganges-Delta fängt an. Manchmal ist übrigens Licht unten zu sehen. Seltsame rotglühende Kreise und Schlangen. Bengalische Dörfer. Aber die Kreise sind schwarz und leer in der Mitte. Es sieht aus, als brenne man Licht nur in Richtung auf die schwarzen Tigerwälder hin. Zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich Dörfer ganz ohne elektrisches Licht. Sie werden offene Feuer- und Öllampen haben. Davon ist der Schein auch so verschieden von allem, was ich je sah. Das Licht ist granatrot. Es flimmert nicht, sondern ist völlig stumm. Um 19.55 Uhr. Kalkutta unter uns. Ein großer, diffuser Schein. Ganz bleich. Wir landen. Der alte Mann aus Brüssel eilte sofort zur Tür, als sie aufging, und stieg aus. Lange vor den anderen. Unser Reisender sah durch sein Fenster, wie er über den dunklen Flugplatz ging, auf den Lichtschein zu, der von den Hallen ausging. Ein kleiner Mann auf einem sehr großen Platz. Er ging sehr schnell. Aber als er das Gatter fast erreicht hatte, das den Flugplatz umgibt und hinter dem eine große indische Menschenmenge gedrängt auf die Ankommenden wartete, ein kleiner Mann vor einer sehr großen Menge. Da zögerte er. Er starrte über das Gatter hinweg von einer Seite zur anderen, als wolle er die Menschen zählen, die da mit dunklen, fremden Gesichtern, weiß leuchtenden Tüchern über den Schultern warteten, zählen und abschätzen. Er schaute sich auch noch einmal nach dem großen silbernen Klipper um, aus dem nun auch die anderen Reisenden aufstiegen, schaute sich um wie hilfesuchend. Aber dann ging er verzagt die letzten Schritte bis zum Gattertor, zögerte noch einmal bei dem Polizisten, der es bewachte, tat den Schritt durchs Tor und tauchte unter. Die übrigen Reisenden erlebten indessen eine sonderbare Spiegelszene. Ein zweites Flugzeug landete. Ein Pan American Clipper wie das ihre. Auf einem Weltflug wie das Goldene Vlies. Nur war es am Montag nicht von New York gestartet, sondern am Montag von San Francisco. Und es flog der Sonne nicht entgegen, sondern hinter ihr her. Hier traf man sich. Und auch die Reisegesellschaft war nach dem gleichen Rezept gemischt wie die des Goldenen Vlies. Sie enthielt dieselbe Menge Amerikaner, Inder, Chinesen und Europäer, nur dass das Goldene Vlies auch noch einen Südamerikaner enthalten hatte, der einen echten Bilderbuch-Sombrero auf dem Kopfe trug. Und derartiges hatten die anderen nicht aufzuweisen. Beide Gesellschaften ächzten unter der Luft von Kalkutta, die ihnen entgegenschlug und die wahrhaftig aus Waschhausbrodem und fein gemahlenem Ziegelsteinstaub zu bestehen schien. Sie ließen sich sagen, dass man im Augenblick 109 Grad Fahrenheit habe, und seufzten noch mehr. Nur ein Fräulein aus Dänemark ertrug das Klima mit Fassung. Im Restaurant allerdings ließ sie sich vom Oberpapier und Bleistift geben und begann etwas auszurechnen. Am Ende bekam sie heraus 42 Grad Celsius. Da stöhnte auch sie, denn in Dänemark sagt einem Fahrenheit gar nichts. Unser Reisender hatte ebenfalls Platz genommen. Und zwar saß er mit zwei Chinesen an einem Tisch. Während der Suppe kam ein Zollbeamter und fragte nach den Papieren. Und siehe da, die beiden Herren hatten Diplomatenpässe. Da räusperte sich der Reisende und man machte sich miteinander bekannt. Sung. Sehr angenehm. Wang. Sehr angenehm. Kurz, unser Reisender kam auf die politische Lage zu sprechen. Denn Herr Sung war, wie er beobachtet hatte, in Delhi zugestiegen. Und in Lahore hatte zurzeit eine UNO-Kommission getagt. Also, wie steht's mit Kaschmir? Indien hat den Vermittlungsvorschlag der Vereinigten Nationen verworfen. Und wie steht's mit Tibet? Die Roten scheinen Lhasa umgangen zu haben. Und wie... Aber da kam der Fisch. Ein kleiner, runder, sehr wohlschmeckend gekochter Fisch. Der Reisende nahm sich zuletzt, tat auch etwas von der holländischen Soße darüber und setzt erneut an. Wie steht's in Formosa? Herr Wang war darüber nicht unterrichtet, denn er wohnt in Singapur. Und Herr Sung, der zwar aus Formosa stammte, hatte zurzeit noch mit den Geräten zu tun. Der Reisende versuchte es anders. Er sagte, er wäre nämlich früher mal in Formosa gewesen. Herr Sung antwortete, ohne den Kopf zu heben. Gibt's in Deutschland eigentlich schon wieder Eisbein? Der Reisende war etwas verdutzt. Oh doch. Aber damals, seinerzeit in Formosa, habe es gerade ein Erdbeben gegeben. Worauf Herr Sung fragte. Und Sauerkraut? Gibt es das auch wieder? Auch Sauerkraut gibt es wieder in Deutschland. Wenngleich er sagen müsse, dass das Haupterdbeben damals in Formosa schon vor seiner Ankunft stattgefunden hätte. Infolgedessen wäre es für ihn recht wissenswert, einige Neuigkeiten von der Insel zu erfahren. Herr Sung wendete seinen Fisch. Von Haus aus ist das Sauerkraut nämlich eigentlich eine chinesische Erfindung. Ob Sie es glauben oder nicht. Es wurde erst von Seeleuten nach Deutschland gebracht, wo es nachmals dann so beliebt werden sollte. Unser Reisender zweifelte zuerst, ob er diese seine Erfahrung mit der Diplomatie nicht besser für sich behalten sollte. Aber er ließ sich davon überzeugen, dass dieses Faktum dem Publikum nicht vorenthalten werden dürfe. May I have your attention, please? Attention, please. Pan American World Airways Clipper around the world, flight number 4, is ready at gate number 2. Es ist nicht ohne Mühsal, die Erde in östlicher Richtung zu umkreisen. Man reist der Sonne und der Zeit entgegen. Die Tage haben infolgedessen keine 24 Stunden, die Stunden weniger als 60 Minuten. Unser Reisender hatte daher alle Mühe, mit dem Verstellen seiner Uhr nachzukommen. Es gab sehr viel zu essen während der Reise, denn kaum war das Frühstück beendet, so wurde die Uhr vorgestellt und es war Mittagszeit. Andererseits, wenn er sich sagte, nun ist es 11, jetzt kannst du getrost bis morgen früh um 4 schlafen, dann reichte ihm die Stewardess ein weißes Kopfkissen, sagte aber dabei, es ist nicht 11, sondern schon 12:30. Und der Reisende sagte, dann brauche ich auch kein Kopfkissen mehr. Unter solchen Strapazen fliegt das goldene Vlies nach Süden, in die samtblaue Finsternis des Indischen Ozeans hinein. Für den Fall, dass Sie den Weg des Reisenden auf einem Globus verfolgen, verehrte Hörer, man hatte den Wendekreis des Krebses passiert, ließ Oberburma links liegen und strebte dem Äquator zu. Es ist möglich, dass Sie den Globus ein wenig drehen müssen, um noch mitzukommen. Dass Ihnen Europa darüber ganz aus den Augen gerät, sollte Sie für den Augenblick nicht bekümmern. Die nördlichen Sterne verschwinden im Norden. Die südlichen Sterne kommen vom Süden herauf. Und unser Reisender, der auf das Kissen verzichtet hatte, hatte sein Gesicht gegen die Fensterscheibe gelegt und blinzelte mal und schlief zwischendurch. Und wie er wieder blinzelte, machte er die Augen ganz auf. Denn nahe vor ihm stand mit einem Male das Kreuz des Südens. Ein Sternbild voller Königsruhe. Um 13:30 am Freitagmorgen sah man die Irrawaddy-Mündung. Ein Leuchtturm dreht seinen Lichtarm durch die Nacht. Und das goldene Vlies drehte auf Südost und schickte sich an, unter Burma zu überqueren. Um diese Zeit glaubte der Reisende, an Steuerbord das Blinkfeuer der Andamaneninseln über 250 Kilometer hinweg zu erkennen. Es ist nur ein Stern, genau im Horizont, der untergehen will. Senkt sich der Klipper um eine Spur, so versinkt er. Bei jeder Steigung taucht er noch einmal auf. Aber dieser Irrtum und seine Erklärung versetzten den Reisenden in die seltsamste Stimmung. Man hat es mit Sternen zu tun, schön. Sie sind deutlicher als die Erde, die nie so fern war wie jetzt, auch gut. Aber die Erde ist auch nur noch ein Stern. Nichts sonst. Und das goldene Vlies ist so etwas wie ein Komet oder ein Irrlicht, das zwischen den Sternen lebt. Und von Zeit zu Zeit lässt es sich auf dem einen Stern nieder, für eine kurze Weile. Und steigt dann wieder auf und entführt uns weiter. Wahrscheinlich muss man so die Sache ansehen, dachte er. Und das erfüllte ihn mit einem neuen Mut, der sich freute über die neue Leichtigkeit und etwas trauerte über das verlorene Gewicht. Aber die Freude überwog darin. Und wie wir nach Siam kamen, des Morgens, 3:15, da schien man auch schon zu wissen, wer wir waren, denn die Polizisten von Bangkok waren die einzigen in der Welt, die uns nicht nach unseren Pässen fragten, uns, die wir gleich weiter wollten. Sie ließen uns durch und es gab Coca-Cola aus dem Eisschrank und ich nahm meine Flasche und ging spazieren in der Nacht. Aus der Luft hatte ich gesehen, wie eine der großen Pagoden von Bangkok ihre eigene Silhouette aus dem Schein der Straßenlichter ausschnitt und ich wollte versuchen, dahin zu kommen. Doch die Stadt muss weit weg sein. Ich sah ihren Schein im Himmel, aber ich kam ihm nicht näher. Und wem ich begegnete, der war braun und sanft und freundlich, aber er verstand mich nicht. Da kehrte ich um. Die Nacht war warm und eine wunderbare Luft, die wie Vanille roch, wie weiter südlich in der Insel Linde und Nachtzikaden zirpten. Ich trank noch eine Flasche Coca-Cola und das goldene Vlies stieg wieder auf. Aber eine Viertelstunde später, um 5.35 Uhr. Plötzlich Wolken, die wir durchstoßen mussten. Hier oben ist es grün, im Osten ein Orangeschein. Das ist der Tag, der uns entgegenkommt. Und wieder eine Viertelstunde später? Die Wolken und der Orangeschein sind weg. Ein strahlendes Karminlicht steht am Himmel, unten wie mit dem Messer abgeschnitten, und unter uns ein taubenblaues Meer. Aber es ist das Meer nicht, wir stehen über Siam. Es ist die Nacht, der Schatten der Erde. Die Erde macht sich ihre Nacht ja selbst. Die ebbt jetzt ab. Und um 6.05 Uhr? Jetzt geht die Sonne auf. Ein weißer Tropfen über der Kimm, dann schält sie sich heraus, wird rund und fett und hebt sich in den Himmel. Doch das ist nicht dieselbe Sonne, die Persien gestern vom ersten Augenblick an versenkte. Die Sonne heute strahlt flüssig, sie lackiert den Himmel. Und unter uns das taubenblaue Meer verblasst. Siam auf seinem Grund, ein neues Arkadien, schwarze, feuchte Wälder, kleine Felder, vierkant abgesteckt, runde, buschige Dörfer an Flüssen und Seen, die jetzt den ersten lila Morgen spiegeln. Und dann kommt Indochina, wo Krieg ist. Aber so ein Krieg ist klein aus dieser Höhe, man sieht ihn nicht. Und dann Annam mit den dunkelgrünen Waldbergen und dann das China-Meer. ...48 Stunden nach dem Start in München. Wie Sie herum sind, ist es abends, kurz vor 7, in Hongkong. Und unser Reisender ist auf dem Wege ins chinesische Theater. 3 Tage nach dem Start in München. Der Reisende sitzt im Flugzeug. Es ist nicht mehr das goldene Vlies. Der Clipper heißt jetzt Leichtfuß. Ist auf dem Weg nach Tokio... Und nach japanischer Zeit geht's jetzt auf 8. Ein schöner Abend auf See zwischen Formosa und den Philippinen. Ein großes preußisch-blau ist zu sehen, sonst nichts. Der Reisende sitzt an seinem Fenster und schreibt. Eine Art Nachwort auf Hongkong. Der Flugplatz von Hongkong liegt zwischen der Insel und dem Festland eingeklemmt. In Meereshöhe. Auf dem Boden eines engen Topfes, also... dessen bergiger Rand 500 bis 1000 Meter hoch ist. Die Landung ist entsprechend aufregend. In Indianerbüchern steht immer, dass feindliche Parlamentäre erst ein paar Mal um sich selbst gedreht würden, ehe man ihnen die Binde von den Augen nimmt, damit sie gar nicht mehr wissen, wo sie sind. So etwa. Danach weht eine schöne chinesische Frühlingsluft. Nur der Zimmerboy im Hotel war ein Albino. Offen gestanden, ich mag die Albinos nicht, sollte ich einmal ermordet werden, war es bestimmt einer von denen. Fürs Erste aber brachte er nur einen Zettel, darauf stand... Sehr geehrter Herr, ich schicke Ihnen hier das Auto, ich wollte Sie selbst herumfahren, kann aber nicht. Eine hiesige Studentin, in Klammern eingeboren, wird mich vertreten, sie ist übrigens charmant, besten Gruß. Und so weiter. Ich zog meinen Schlips zurecht und sie saß im Auto, ganz Anna May Wong, schön anzuschauen. Anschließend gute Straßen, viele Kurven, wunderbare Aussichten auf uralte, ganz ummauerte Bauerndörfer, auf Reisfelder, noch leer vom Winter, und kleine ländliche Trödelmärkte, auf denen ein wunderbares, buntes chinesisches Leben herrschte. Ich fragte, wo fahren wir eigentlich hin? Ins Casu Peak Hotel. Und was wollen wir dort? Kaffee trinken. Ich will aber nicht Kaffee trinken. Ich will... Ich führe ausländische Reisegesellschaften immer ins Casu Peak Hotel. Was für eine törichte Person. Ich sagte, ich mag Hotels nicht, ich möchte die chinesische Grenze sehen. Daraufhin tippte sie den Chauffeur auf die Schulter, zerdrückte einige chinesische Worte am Gaumen und der Chauffeur nickte. Wir bogen rechts ab. Unterwegs plötzlich ein ungeheures chinesisches Wandbild am Himmel aufgehängt. Steile grüne Bienenkorbberge, blaue Meeresbucht und graugelbe Strandebene im vollendeten Kunstgeschmack angeordnet. Über der Bucht schweben schräge Drachensegel. Im Vordergrund ein Stillleben aus Dschunken, die in den Schlick gezogen sind. Im seichten Wasser weit verteilt 1000 Männchen, chinesische Kegelhüte auf den Köpfen, Schlammwürmer suchend. Ein feiner, ästhetischer Dunst staffelt die ganze Landschaft deutlich in die Tiefe, sodass eine große Weite entsteht, ein vollendet kunstvoller Raum. Ich stieg aus und trat in das Wandbild ein und setzte mich auf einen Baumstumpf am Strand. Vor mir die gestrandeten Dschunken, uralte Särge, auf denen seit Unzeiten Menschen zur Welt kommen, im Schlick spielen, bis sie groß sind und ihr Leben haben. Das geht so weiter. Etwas Liebe, Kinder zeugen, zusehen, wie die im Schlick spielen und des Nachts fischen gehen und am Tage das Wrack von Dschunke flicken, schließlich sterben. Das alles ohne den geringsten Besitz, außer dem Wrack. Ohne die geringste Hoffnung. Außer der, dass das Wrack noch einige Generationen ertragen wird. Kein Proletariat, keineswegs, sondern das arme Leben als Flora. Wir werden das nie begreifen. Nur eins, mit Strumpfsammlungen und Wohltätigkeitsvereinen ist da nichts getan. Das hier ist ein Stück Natur. Mit der Caritas ist wenig anzufangen. Aber es gibt Mutationen in der Natur. Die Materialisten sagen, sie mutiere, wenn sie Grund dazu habe. Daran glaube ich nicht. In der Natur sind alle Gründe endgültig gegeneinander ausgewogen. Aber manchmal ist es plötzlich an der Zeit. Anna Mévong ist auch ausgestiegen. Sie kommt. Ich möchte etwas Nettes sagen und sage deshalb, indem ich auf das Wandbild hinaus zeige, wie von ihren alten Malern ausstaffiert. Sie antwortet. Die hatten auch nur Augen. Etwas schroff, aber eigentlich hübsch gesagt. Doch im Auto kommt es dann wieder. Sie sagt, Hätte ich Sie da unten am Strand nicht schnell noch fotografieren sollen? Die anderen ausländischen Reisegesellschaften wollten immer, dass ich... Sie war eben doch wirklich ziemlich albern. Schließlich kam eine Grenze, eine Meeresbucht, die sich in Form eines schmächtigen Flüsschens ins Land hinein verlängert. Das alles in 1-2 Kilometern Abstand, näher durften wir nicht heran, aus militärischen Gründen. Am Wegrand saß eine alte Frau, die schaute hinüber. Und auf den Hügeln über uns war das Hufeisengrab eines chinesischen Patriziers zu sehen, das schaute auch hinüber. Herüber schaute niemand. Allerdings muss gesagt werden, dass die andere Seite auch vollkommen leer ist. Als gäbe es gar keine Menschen in China. Alles in allem war ich etwas enttäuscht. Die Landschaft war sehr schön mit all den hohen grünen Bergen, von denen die höchsten mit den Spitzen sogar in den Wolken steckten. Aber irgendeine politische Vision oder etwas von dieser Art hatte ich nicht. Um mich zu vergewissern, fragte ich Anna Mévong, ob das Flüsschen da wirklich die Grenze und ob das Land dahinter wirklich alles rot China wäre oder ob... Es ist China, aber ob es rot ist, weiß ich nicht. Und das war nun wieder alles in allem eine recht gescheite Antwort. Wir fuhren dann weiter zur Stadt zurück, immer wieder diese wunderbaren Meer- und Berglandschaften, eine nach der anderen. Aber in Anbetracht der letzten Nächte konnte ich mir nicht mehr helfen und schlief ein. Wir waren schon in der Stadt, als ich erwachte. Da schaute mich Anna Mévong lächelnd an, zum ersten Male wirklich von Herzen freundlich und sprach... Die anderen ausländischen Reisegesellschaften sind auf dem Heimweg auch immer eingeschlafen. Kurzum, eine wirklich ungewöhnlich törichte Person. Hören Sie, das ist eine chinesische Oper. Unser Reisender entsann sich von seinen Seemannstagen her, dass es dergleichen gibt, nahm sein Aufnahmemaschinchen und ging hin. Im Vestibül ertränkte ihn die Menge fast, die auch hinein und gleichzeitig auch wieder heraus wollte. Der Zuschauerraum war voll besetzt, bis auf den letzten Platz. Aber durch Intervention eines chinesischen Seemanns, der sich auf etwas Pidgin-Englisch verstand, durch Hinweis auf sein Tonmaschinchen und nach Zuteilung einigen Trinkgelds an die Platzanweiserinnen, räumte man ihm einen Sitz in der ersten Reihe ein. Er nahm sein Maschinchen auf den Schoß, zog es auf, hielt das Mikrofon in die Luft und die Ereignisse nahmen ihren Lauf. Die Oper hatte zwar bereits begonnen und es stand auch fest, dass sie nicht vor Mitternacht zu Ende sein würde. Aber jedermann in China weiß, dass Anfang und Ende in diesem Fall nicht so ernst genommen zu werden brauchen. Denn das chinesische Theater ist eine Art endloser Schraube. Sie schraubt sich immerfort Tag aus Tag ein in die chinesischen Herzen hinein. Denn eigentlich ist es nichts als ein Traum. Ein Traum vom Glanz der Welt, von der Liebe. Ein Albtraum von großen Gefahren. Aber ein Traum wiederum von der unendlichen Gerechtigkeit, die allem Guten auf dieser Erde gewiss ist. Die Stücke sind alle 1000 Jahre alt. Neue Dichter braucht man nicht. Und was die Akteure betrifft, so kommt es keinesfalls darauf an, dass Gründgens den Hamlet ganz auf seine unverwechselbare Art spielt, sondern der Prinz muss ein Prinz sein, genauso wie vor 1000 Jahren. Und er muss seine Hände heben, wie seit 1000 Jahren alle Prinzen ihre Hände heben. Allerdings ist er auch kein Hamlet, vielmehr. Erster Akt. Der Prinz kommt auf die Bühne, wo die Tochter des Mandarinen bereits anwesend ist. Der Prinz ist inkognito, auch für die Tochter. Das heißt, er hat sich als armen Jüngling ausgegeben, um die Welt zu prüfen. Dies ist der Prinz. Und dies die Mandarinentochter. Hören Sie? Und die Mandarinentochter liebt den armen Jüngling. Womit der zweite Akt beginnt? Denn der Vater der Tochter, der Mandarin, tritt auf. Der jagt den armen Jüngling davon. Er ist grundsätzlich gegen arme Jünglinge und gibt seiner Tochter bekannt, dass er sie einem richtigen Prinzen versprochen habe. Weinen und Klagen der Tochter. Dies ist übrigens der Mandarin. Im dritten Akt. Dieser neue Prinz erscheint und will die Mandarinentochter heimführen. Aber obgleich er geputzt ist wie ein Pfau, gefällt er der Tochter nicht. Der Mandarin schilt. Der arme Jüngling kommt hinzu. Viel Turbulenz. Der vierte Akt wendet das Ganze. Indem die Kaiserin auftritt. Die Kaiserin von China. Sie umarmt den armen Jüngling, der sein Inkognito lüftet und ihr Sohn ist. Während der aufgedonnerte Pfau aus einer ganz üblen Zaubererfamilie stammt. Im fünften Akt heiratet das Paar. Freut sich der Mandarin darüber. Drückt sich der Pfau. Denn gegen eine Kaiserin ist nichts zu machen. So ist die Welt nun mal eben. Es soll allerdings nicht verheimlicht werden, dass sich der Reisende schon während des dritten Aktes heimlich davonschlich, nachdem er dem ersten Akt aufmerksam gefolgt war. Und im zweiten Akt mit der Mandarinentochter geflirtet hatte. Die sich allerdings immer direkt vor ihm aufbaute. Vor allem, nachdem sie das Mikrofon in seiner Hand erspäht hatte. Den Rest der Handlung erfuhr der Reisende von jenem chinesischen Matrosen. Anzuschauen ist das Ganze zauberhaft. Ein einziges Funkelspiel. Was allerdings die Ohren betrifft, nun, die Musik war daraus überhaupt nicht mehr zu entfernen. Für den Heimweg nahm er sich eine Rikscha. Nicht, weil er dieses Gefährt so sehr liebte, aber er hat schließlich seinen Beruf und war auf den Gedanken gekommen, das schnelle Tappen der Rikscha-Kuli-Füße mit seiner Maschine einzufangen. Er rief, die Rikscha kam, er stieg ein und man fuhr los. Leise rührten die großen leichten Räder über den Asphalt. Aber von den Füßen, die er aufnehmen wollte, von den Füßen der Kulis kam nicht der leiseste Ton. Da wurde es plötzlich eine unheimliche Fahrt. Er sah die schwarze Kalikojacke zwischen den Deichseln, geduckt, krumm, und Schulterblätter atmeten darunter. Und über den Asphalt fegten die hellen, schnellen Füße, aber die waren stumm, lebendig, tot. Und da war es dem Reisenden mit einem Male, als sauste er mit dem Räderkarren ganz allein durch die Nacht. Oder als wäre der Kuli da vorn zwischen den Deichseln wirklich ein Nichts. Um Mitternacht schließlich, mit der Fähre nach Victoria hinüber, der eigentlichen Stadt auf der eigentlichen Insel Hongkong. Neonlicht und Glitzerglanz in Hochhäusern, Coca-Cola auf Chinesisch, rot brennend im schwarzen Himmel, leuchten die Schiffe auf der Reede. Das ganze Chinesenviertel, das Chinesen-Dreiviertel der Stadt, ist seltsam gewebt aus einer Kette eben sich dahin schwingender Straßen und einem Schuss von steilen, engen Gassen. Darin stand schwül und gestorben der Tag noch in der Finsternis. Die Luft war tot und roch sauer. Kein Windhauch, denn der Gassenhimmel war von tausenden von Spruchfahnen zugedeckt wie von einem Plafond. Leise Flaneure in der Finsternis, alte Weiber beim Zischelklatsch, junge Männer mit ihrer näselnden Sprache, die wie vom Mond ist, Straßenmädchen, die kleine Vogellaute von sich geben, wenn man vorübergeht. Seltsam, keine Katze. Aber unten über die Reede zogen die fantastischen Schatten der Dschunken, völlig stumm. Seefahrt auf Gummisohlen, Ziele, wer weiß wo im Dunkeln. Aber am anderen Morgen um 7 lebte der Reisende noch. Er war nicht ermordet worden. Der Albino brachte ihm dagegen das Frühstück und einen dicken Packen Zeitungen. Außerdem hatte er die schmutzigen Hemden des Reisenden über Nacht gewaschen. Weshalb hinfort über Albinos nichts Nachteiliges mehr gesagt werden wird. Der Reisende schenkte sich den Tee ein und begann in den Zeitungen zu blättern. Hongkong Standard, China Mail, South China Morning Post und was es so gibt. Aber wir leben in einer aufregenden Epoche, das sah der Reisende. Nachrichten aus Vietnam, Korea, Attentatsversuch auf den Ministerpräsidenten von Pakistan, Kaschmir. Das alles groß und auf der ersten Seite. Die Unruhen in Persien dagegen schon weiter hinten unter Neuigkeiten aus aller Welt. Von anderen Ländern, beispielsweise Deutschland, gar nichts. Man sieht daran, dass die Perspektive wirklich eine Funktion der Entfernung vom Gegenstand ist. Im Übrigen ist es schließlich auch verständlich. Man hat hier seine eigenen Probleme. Die Hongkong-Kantonbahn zum Beispiel. Sie verkehrt nach wie vor in beiden Richtungen. Und der Personenverkehr hat im letzten Monat sogar einen absoluten Rekord aufgestellt. Trotzdem sah man in ganz Hongkong nur ein einziges Bild von Mao Zedong. In einer Buchhandlung, halb verdeckt hinter Regalen. So sinniert der Reisende vor sich hin, als er plötzlich stutzt. Da steht endlich einmal das Wort Peace, Friede, richtig groß gedruckt. Er schaut weiter. Da steht's wieder und auch da, Friede. Was ist denn das für eine Zeitung? Er blättert zurück. Aha, die Shanghai News, gedruckt in Shanghai. Von ihren 29 Schlagzeilen enthalten tatsächlich 11 das Wort Frieden. Dafür steht aber kein Wort von Korea darin, woraus man sieht, dass nicht überall die Perspektive eine Funktion der Entfernung vom Gegenstande ist. Soweit das Nachwort auf Hongkong. Der Reisende klappte sein Notizheft zu, löschte das Leselicht und schaute zum Fenster hinaus. Es war jetzt kurz nach 21 Uhr. Der Clipper war auf Nordkurs gegangen und stand auf der Höhe von Formosa. Aber von der Insel war nicht zu sehen. Kein Schatten, kein Licht. Nur da, wo sie sein musste, stand ein sehr schmaler Mond am Himmel. ein Tropenmond im ersten Viertel und im Untergang. Eine zarte, silberne Wiege, die platt auf dem Rücken lag. Es war der schönste Mond, den er kannte. Und der gleiche Mond, die gleiche Wiege mit den waagerechten Hörnern, der 2 Stunden nach der Sonne unterging, damals, als ihr Schiff am Abend in Formosa einlief, 4 Tage nach dem großen Erdbeben von Kelung. Er übernahm die Nachtwache. Und wie er an Deck ging, fand er da einen Kuli auf der Lucke sitzend, eine vertrocknete Birne mit einer Petroleumlampe vor der Brust und einem flachen Strohteller auf dem Kopfe, der ihm im Nacken saß und wie ein blinder Heiligenschein sein Haupt umgab. Ein alter, ausgedienter Kaiarbeiter, den die Hafenagentur ihrerseits als Wache auf das Schiff geschickt hatte. Er nickte dem Kuli zu, holte eine Kanne Tee aus der Kombüse und setzte sich zu ihm auf die Luke. Der Kuli schmatzte mit den Lippen, als er den Tee roch, und gab erst Ruhe, als die Kanne leer war. Das war eine milde, langsame Nacht. Es war still, in der Stadt verlosch sanft Licht auf Licht, und nur von den Eisenbahnwaggons, die neben dem Schiff auf dem Kai aufgefahren waren, kam ein schwaches, eintöniges Geräusch. Das kam von einer Schar chinesischer Arbeiter her, die im Schein einiger Öllaternen die Waggons leerten. Sie traten vor den Wagen an, ließen sich einen prallen Sack über die Schulter werfen und trippelten damit im Laufschritt einer dicht hinter dem anderen zum Schuppen hin, wo sie den Sack zu Boden fallen ließen. Das Scharren und Trappeln ihrer Füße und ihr leierndes Geschwätz verstummten nicht. Mitten in der Nacht kam ihm unversehens in den Sinn, den Kuli nach dem richtigen Namen der Stadt zu fragen, die da vor ihnen über dem Ufer lag. Auf jeder Karte, die er gesehen hatte, stand ein anderer Name. Er tippte den Kuli an, zeigte nach der Stadt hinüber und fragte: »Kelung?« Der Kuli nickte und wiederholte eifrig: »Kelung, Kelung!« »Also nicht Kirun?« Doch, der Kuli nickte wieder: »Kirun, Kirun!« Und als er schließlich nach Kolung fragte, ließ der Kuli auch das gelten. »Mann Gottes«, dachte er, »du hast ja selbst keine Ahnung.« Aber als er gerade alle Namen noch einmal aufzählen wollte, sprang der Mann plötzlich auf, wie vom Pfeil getroffen. Er horchte eine Sekunde in die Nacht, setzte dann über die Luke hinweg und rannte zur Reling, wo er mit emporgeworfenen Armen stehen blieb und lauerte, als wollte er sich im nächsten Augenblick in den Strom stürzen. Aber da vernahm auch er etwas. Ein anschwellendes Dröhnen und Rasseln vom Kai her, von den Waggons, die eine unsichtbare Macht zusammenschob. Die Arbeiter hatten ihre Säcke weggeworfen und lagen platt auf der Erde, die Arme von sich gestreckt. Und nun wurde es auch im Walde laut. Ein Felsblock hatte sich in der Höhe losgerissen und schmetterte sich durch Dickicht, und der Strom schwoll an, und eine zischende Flutwelle hob das Schiff unterm Heck und machte es wanken. Die Erde bebte. Ein kurzes, grollendes Zucken durchfuhr ihren Schlaf. Ein Stoß nur, dann war es still. Aber sie hat gebebt, die Erde, damals in der langsamen Nacht. Am Sonntag, 12 Stunden Japan. Um 5 Uhr. Der Clipper Leichtfuß landet in Tokio. Die Passagiere gehen zur Passkontrolle. Um 6 Uhr. Da geht die Sonne auf, über den Marschen östlich des Flugplatzes. Sie kommt aus dem Meer. Eine Sonne aus glanzlosem rotem Tuch, wie die auf der japanischen Flagge. Um 7 Uhr. Die Passagiere sind immer noch bei der Passkontrolle. Die japanischen Beamten prüfen die Pässe nicht, sondern lesen sie durch, interessiert, von vorn bis hinten. Um 8 Uhr. Endlich kamen wir im Hotel an. Ein Hochhaus, mein Zimmer im 9. Stock. Das Fenster zur Hälfte noch mit Marienglas vernagelt. Hier sind mal Bomben gefallen. Ich duschte mich und legte mich aufs Bett. Unter dem Bett Pantoffel mit dem Hotelnamen in Goldschrift oben auf und auf dem Nachttisch eine Bibel. Ich griff nach der Bibel, kam mir aber plötzlich vor wie Ernst Jünger und stand lieber wieder auf. Um 9 Uhr. Tokio ist eine graue Stadt geworden. Keine Ruinen, denn die Häuser waren ja aus Holz. Aber da und dort stehen einsame Schornsteine auf dem leeren Feld. In den Parks wurde Schutt abgeladen. Die Löcher in den Straßen wurden nur notdürftig wieder aufgefüllt. Wo früher Lack war, sind jetzt krummgeschlagene Nägel zu sehen. Die rosten. Um 10 Uhr. Ich hatte eine Blutplasmaspende deutscher Angestellter der Pan American World Airways für die Truppen der Vereinten Nationen mitgebracht, die unter General MacArthur in Korea kämpfen. Ich rief das Hauptquartier an, aber der General war nicht in der Stadt und ich übergab die beiden Behälter am Abend auf dem Flugplatz einem amerikanischen Piloten. Ich habe in Tokio vom Koreakrieg nichts gespürt. Dass zwei zerschossene amerikanische Panzer durch die Straßen geschleppt wurden, war kein rechtes Anzeichen. Aber wie ich den Telefonhörer in der Hand hatte und zuhörte, wie ich von einer Stelle zur anderen verbunden wurde im großen Hauptquartier und das Gesumm hörte, halb Elektrizität, halb Stimmen im Hintergrund, da war es, als horchte ich in einen großen, präzisen Roboter hinein. Aber mag einer denken, was er will, dass er überhaupt noch denken darf, was er will, verteidigt der summende Roboter. Um 11 Uhr. Auf dem großen Platz zwischen dem Kaiserpalast und der Mitsui-Bank herrschte früher Andacht. Heute lassen die Tokyota-Jungen ihre Modellflugzeuge hier steigen. Und über die Palastmauer hinweg, hinter der früher ein Gott wohnte, ragen zwei eiserne Schornsteine jetzt in die Luft. Sie sehen nach Großgärtnerei und Treibhäusern aus. Um 12 Uhr. Die Mädchen trugen früher Kimonos und sahen wie Schmetterlinge aus. Seit 1940 haben sich die europäischen Konfektionskostüme durchgesetzt. Die sind billiger, aber es ist aus mit Puccini. Um 13 Uhr. In der Zeitung sah ich das Bild des Berges Mihara, der seit gestern ein Vulkan ist. Lava rinnt plötzlich über den neuen Kraterrand. Ein Berg, der weint. Um 14 Uhr. Der Sportplatz heißt jetzt Doolittle Park. Unter den Bäumen gehen einige GIs spazieren. Sie lachen. Da steckt die ehemaligen Schmetterlinge an und sie lachen noch ein bisschen mit. Unser Reisender, der einmal auf dem Fujiyama war, schaut ab und zu verstohlen zum Horizont. Aber der Himmel ist trübe, der Berg bleibt unsichtbar. Um 15 Uhr. Ein japanisches Restaurant. Der Reisende ist der einzige Gast. Die Kellnerin steht am Fenster und schaut durch die Gardine hinaus. Nein, Hiroshima hat sie noch nicht gesehen. Und ja, man hat einigen Mut wieder. Und nein, aber in Tokio hat es auch ganz schön gebrannt. Um 16 Uhr. Sie schaute noch immer durch die Gardine hinaus und drehte sich nicht einmal um. Aber sie redete, als redete sie mit sich selbst. Ihre Schwester, ihr Schwager und deren drei Kinder haben auf einer der Bataninseln gewohnt. 1944 nahmen sie sich das Leben. Warum? Viele auf der Insel haben es getan. Wo soll man so schnell auch einen neuen Gott herbekommen? Um 17 Uhr. Auf dem Flugplatz. Es ist nicht mehr der Pan American Clipper Leichtfuß, der auf die Passagiere wartet, sondern der Pan American Clipper Königin der Sieben Seen. Ein Stratosphärenflugzeug mit 14.000 PS und einem doppelstöckigen Rumpf. Und um 18 Uhr startete die Königin der Sieben Seen. Das war, als würde eine ungeheure Granate in den Abend und auf den stillen Ozean hinausgeschossen. Mit einem Schuss 3000 Kilometer weit. Und das ist so weit wie von Berlin bis Bagdad. Als sie aufstiegen, sahen sie nun doch noch den Fujiyama. Einen weißen Kegel über lila-grauen Abendwolken. Aber die Königin der Sieben Seen schoss nach Südosten davon und geriet bald in eine große Leere. Ins Reich der Breitengrade und der Meridiane. Und die Meridiane schossen vorbei. Und es wurde eine dunkle, leere Nacht. Unser Reisender wusste, aus dem Osten wird neues Land kommen. Aber das sagte ihm noch nicht viel. Er flog durch einen leeren Raum, dessen Größe nicht mehr auszudenken war. Nur eines wusste er. Seine Uhr tickte nicht mehr Sekunden, sondern Raum. Und jedes Sekundenticken sind 200 Schritte im Raum. Aber wo ist da ein Anfang? Und wo ein Ende? So flogen sie in die Nacht. Die Königin der Sieben Seen war am Sonntagabend von Tokio zu ihrem großen Nachtflug auf den stillen Ozean hinaus gestartet. Sie übersprang 18 Breitengrade nach Süden, den Wendekreis des Krebses wiederum, 28 Meridiane nach Osten und das verlassene Meer, wo der weiße Wal Moby Dick die Pecco einst versenkt hatte. Sie übersprang es mit der Geschwindigkeit einer Granate, und wie eine Granate war sie auf ein Ziel gerichtet, auf das Korallenriff Wake Island, das mit seinen 2 Quadratkilometern Oberfläche einsam und mitten im Pazifik schwimmt, nicht größer als eine verlorene Postkarte, die über den Bodensee treibt. Das große Flügelgeschoss traf sein Ziel. Am Montagmorgen um 4.02 Uhr. Freilich explodierte es nicht beim Aufschlag. Es öffnete nur seine Tür und heraus stiegen 51 Passagiere. Die warf es allerdings beinahe um, kaum dass sie auf dem Rollfeld standen. Es wehte. Ich will nicht sagen, wir hätten Sturm gehabt, denn ich weiß, was ein Seesturm ist. Aber es wehte ein großer, königlicher, vollkommen hemmungsloser Wind. Außerdem dröhnte die ganze Nacht vom Wind und der Brandung ringsum, als säßen wir auf dem Klöppel einer läutenden Domglocke. Die ganze Insel zitterte. Das war natürlich Einbildung, aber wenn man nur einmal daran gedacht hatte, dass das Meer hier 6000 Meter tief ist und dass wir eigentlich nur auf der kleinen Spitze eines schwindlig steilen, 6000 Meter hohen Berges gelandet waren, dann zitterte die Insel. Immerhin gab es auch hier, in dieser halbwegs kosmischen Umgebung, einige Bequemlichkeit. Ein Autobus transportierte die Reisenden zu einer Snackbar in den Dünen. Dort gab es Limonade, Sandwiches und ein Radio. Aber im Korbstuhl sitzen auf einer zitternden Insel, dazu die schwere warme Luft und der Spray der Brandung, der überall eindringt und alles mit einem Hauch von Salz kandiert, die Tischdecke, die Sandwiches, die eigene Lunge. Ich bin hinausgegangen. Da stand er in einer offenen Veranda und horchte auf den großen Aufruhr in der Finsternis. Und wie er so stand, erschien plötzlich neben ihm ein glühender Punkt im Dunkeln und 2 Finger, die den glühenden Punkt halten. Außerdem eine Uniform. Der glühende Punkt beleuchtet die Knöpfe. Die Uniform sagte, have a cigarette. So fangen im 20. Jahrhundert die Gespräche an. Alles in allem, einen Augenblick später hat auch er seinen glühenden Punkt in der Hand und die Uniform ist eine amerikanische Armeeuniform. Und es steckt kein Fluggast darin, sondern einer, der zur Insel gehört. Wenigstens seit 1,5 Jahren. Aber der kann manchmal nicht schlafen. Dann schaut er auf die Uhr und wenn es an der Zeit ist, zieht er sich wieder an, geht zur Snackbar hinüber und guckt sich die weißen Götter an, die mit dem Nachtklipper kommen und in einer Stunde weiter wollen. Er sagte wörtlich, die weißen Götter. Und der Reisende kam sich eine Sekunde lang vor, wie Pizarro in Peru. Aber so sehr ich mich auch anstrengte, sein Gesicht war unsichtbar, nur die Zigarette und die Finger, wenn er an der Zigarette zog. Er sagte, die weißen Götter mit ihren Allround-Faces, mit ihren Allerweltsgesichtern. Manchmal lassen sie ihre Zeitungen liegen. Nicht, dass wir nicht selber welche hätten, aber vor kurzem zum Beispiel ließ einer seine liegen, da im Korbstuhl. Die war aus Paris. André Gide war gestorben, stand auf der ersten Seite. Sie wissen, wer André Gide war? Okay, der war gestorben. Das hatte bei uns auch in der Zeitung gestanden, aber bei uns stand da, Paris, den Sohn zu Fielten, der und der ist gestorben. Berühmter Schriftsteller, Nobelpreis, hat das und das geschrieben, Punkt. Ist vielleicht auch genug. Aber in der Pariser Zeitung stand eben, heute Nacht ist André Gide gestorben. Merken Sie den Unterschied? Oder noch eins. Auf der nächsten Seite steht, Marcel so-und-so hat heute Nacht seine Geliebte in ihrer Wohnung in der Rue, was weiß ich, erwürgt. Die Polizei fand ihn bei der Toten. Er leistete keinen Widerstand. Merken Sie jetzt, was ich meine? Ich merkte es wahrhaftig nicht. Aber ich wunderte mich immerhin, dass sich hier, mitten im stillen Ozean, jemand um ein Liebespaar auf der anderen Seite der Welt kümmerte. Ich kümmere mich auch nicht darum, sagte die Uniform. Ich kenne auch nichts von André Gide, nur... Aber lassen wir es lieber. Ich habe übrigens gedacht, ich würde den Lilienthal in der Snackbar sehen. Der Reisende fragt, welchen Lilienthal? Den Tennessee-Lilienthal? Ja, den meint die Uniform. Lilienthal vom Tennessee und von der Atomenergiekommission. Der Reisende erfuhr, dass Lilienthal mit dem gleichen Clipper gekommen und auch auf einer Weltreise war wie er. Und auch nach Honolulu wollte. Auf Wake hatte man schon gestern Abend gewusst, dass er durchkommen würde. Im Übrigen schlug die Uniform vor, zu Fuß zum Flugplatz zurückzugehen. Es wäre Zeit genug und besser als der stickige Autobus. So gingen sie durch die Finsternis. Aber es war aus mit ihrer Unterhaltung. Denn die Brandung überdröhnte alles und von den Dünen wehte ihnen der Sand ins Gesicht. Unterwegs überholte sie jemand. Die Uniform hielt den Reisenden zurück und schrie ihm ins Ohr: Das ist er, so sieht er aus. Das ist Lilienthal, sehen Sie? Mein Gott, ich sah überhaupt nichts. Aber was ist das für ein komischer Mann, dachte ich. Wenn ich hier für anderthalb Jahre festgesetzt würde, ich würde mich an den Strand legen, in die Sonne, die Augen zumachen und mich braten lassen und nichts sonst. Und der Reisende muss in diesem Sinn auch etwas gesagt haben. Jedenfalls blieb die Uniform noch einmal stehen und schrie: Wie lange dauert jetzt so eine Weltreise? 9 Tage, sagen Sie? Dann will ich Ihnen nämlich mal was sagen. Dann sind die Isolationisten nämlich tote Leute, you know? Und wieder raste die Königin der sieben Seen über die Rollbahn, hob sich und stieg auf 6500 Meter und tat so ihren zweiten Sprung, von Wake nach Honolulu. Der war noch weiter als der erste, er ging über 36 Meridiane hinweg und das ist so weit wie von München bis in den Sudan. Es wurde Tag, kaum dass sie in der Luft waren. Unser Reisender erhob sich und ging langsam durch den ganzen Klipper. Es war früh morgens, alle schlief. Und er schaute jedem Schläfer ins Gesicht. Den 13 amerikanischen Seeleuten, die an der japanischen Küste Schiffbruch erlitten hatten. Dem siamesischen Baby und seinen Eltern, die auch nicht viel älter sind als das Baby. Dem Herrn aus Bahia Blanca, der sich von seinem Sombrero nicht trennen kann und ihn jetzt als Kopfkissen benutzt. Der jungen Engländerin, die bis jetzt in Shanghai ausgehalten hat. Aber es hat keinen Sinn mehr, sagt sie, und fliegt heim. Dem australischen Monteur, der nach Detroit will. Der Kaukasierin, die aus Kobe kommt. Eine ganze Arche Noah. Menschen. Aber welches ist Lilienthal? Er fragt die Stewardess, als sie ihm später den Kaffee bringt. Die tuschelt neben ihnen. Nun, neben ihm ist der Platz leer. Aber auf dem nächsten, jenseits des Gangs, da sitzt ein Mann. Groß, kahlköpfig, ein langes Gesicht, Brille. Er hat sich die Jacke ausgezogen und sitzt im Hemd und braunen Hosenträgern da und schreibt. Das also ist Lilienthal. Da verkündet die Stewardess, von jetzt an sei es nicht mehr Montag, sondern wieder Sonntag. Aus welchem Anlass es jetzt einen Cocktail gäbe. Die Ladies and Gentlemen könnten zwischen einem Martini und einem Manhattan wählen. Es greift sich niemand an den Kopf, denn jedermann war klar, dass es so kommen musste. Das siamesische Baby vielleicht ausgenommen. Man hatte soeben die Datumsgrenze überschritten und kam auf diese Weise zu einem Doppelsonntag, getrennt nur durch das kleine Stückchen Montagmorgen auf Wake Island. Und unser Reisender frohlockt. Er hatte den 180. Meridian ja schon einmal überschritten, früher und in westlicher Richtung, sodass er einen Tag verlor. Dass es damals ausgerechnet ein Sonntag war, hatte er Zeit seines Lebens als Manko empfunden. Das war nun ausgeglichen. Aber was wird mit Lilienthal? Er sitzt da, hat sich jetzt auch noch die Ärmel hochgekrempelt und schreibt noch immer. Und unser Reisender hat sich auch die Ärmel hochgekrempelt und schreibt auch. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich ihn interviewen soll. Draußen ziehen indessen Wolken vorbei, unter uns. Aber der Abgrund ist zu ungeheuerlich. Die endlos schwere Dünung, die über den Ozean rollt, hat sich zu Riffelglas zusammengezogen und ist stumm. Das größte Meer der Welt ist noch ein Sonntagvormittag. Es gibt gar keine Proportionen mehr. Ich schaue nicht mehr hinaus. Aber was wird mit Lilienthal? Mir sind ganze Abschnitte aus seinem Buch wieder eingefallen. Da heißt es einmal, dieses Buch handelt von morgen. Und weiter heißt es, es handelt von wirklichen Sachen und von wirklichen Menschen. Von einem Fluss, der nichts als gewaltig war, nichts sonst. Deshalb zerstörte er. Und dann ist er gekommen und die anderen mit ihm und haben diesen Riesenfluss eingefangen in Talsperren. Groß genug, dass Schiffe darauf fahren können. Aus kleinen Nestern wurden Hafenstädte. Aber es gab mehr Wasser, als die Schiffe brauchten. Man baute Kanäle, die trugen es auf versteppte Gelände. Und so gab es ein ganzes Königreich aus 9 Äckern. Und das Wasser, was die Schiffe und die Äcker übrig ließen, ließ man durch Turbinen brausen, die erzeugten Elektrizität 12 Milliarden Kilowattstunden im Jahr. So entstand ein zweiter Riesenstrom von Kraft. Aus einem Plan wurde eine Lawine von Zivilisationen. Und das Wort heißt hier mehr als bei uns. Es gilt auch da noch, wo wir schon lange von Kultur reden und nichts mehr von Kilowattstunden hören möchten. Bei alledem wurde kein Sklave und kein Zwangsarbeiter im ganzen Tennessee-Tal gesehen. Die hätten so etwas auch nicht zustande gebracht. Er hat 2 Lieblingsworte in seinem Buch. Das eine heißt Demokratie und das andere heißt Technik. Sein ganzes Prinzip bestand eigentlich darin, den Leuten, die im Tal wohnen, zu zeigen, was man mit einer Maschine machen kann. Und wenn sie es begriffen hatten, dann überließ er ihnen die Maschine und sie machten allein weiter. Manchmal ging dabei eine Maschine kaputt, obwohl Garantie drauf war. Dann musste eine neue angeschafft werden. Das war nicht sehr schlimm. Die wirkliche Gefahr lag bei den Menschen. Die gibt's nicht mit Garantiescheinen. Aber unter Demokratie versteht er immer die menschliche Vernunft glauben. Er ist ein Demokrat. Ich meine, er hat immer mit der Vernunft gerechnet. Und er hat sich auch in seiner Rechnung nicht geirrt, wenigstens im Tennessee-Tal nicht. Nun sitzt er da drüben mit seinen braunen Hosenträgern. Wenn ich jetzt aufstehe und sage, guten Tag, Herr Lilienthal, ich möchte Sie etwas fragen. Was macht er dann? Sicherlich ein manierlicher Mann und wird sagen, bitte. Dann sollte ich wohl anfangen. Besten Dank. Also, ich habe Ihr Buch gelesen, es hat mir gefallen, es hat mir eingeleuchtet. Das war's. Aber Sie wollten ihn doch etwas fragen. Gewiss. Ich würde weiter sagen, ich bin in diesen Tagen über Europa und Asien hinweggeflogen. Da gibt es überall Ströme, die nichts sind als groß und die Dörfer arm lassen, die am Ufer hocken. Man sollte versuchen, auch dort nach ihrem Plan zu arbeiten. Und das war's, was ich sagen wollte. Aber wollten Sie ihn nicht etwas fragen? Natürlich. Ich müsste ihm etwa sagen, gewiss sind nicht alle Flüsse so groß wie der Tennessee und es gibt auch nicht überall so viel Geld für Maschinen. Und manchmal sind gar keine Flüsse da und gar kein Geld. Aber dort müsste es doch eigentlich auch gehen. Es kommt ja doch in erster Linie auf Ihr Denkprinzip an, meine ich wenigstens. Aber Sie wollten ihn doch etwas fragen. Ich würde ihn fragen, ich habe völlig begriffen, was Sie meinen, wenn Sie schreiben, Ihr Buch handle von morgen. Und ein Stück weiter entwerfen Sie eine Figur so deutlich, dass sie mir nie wieder aus dem Sinn geht. Mit 3 Worten tun Sie das, mit der Überschrift Ihres letzten Kapitels, die heißt »Der Träumer mit der Schaufel in der Hand«. Und nun meine ich... Vergessen Sie nicht Ihre Frage. Nun meine ich also, wenn man nun diese beiden Sätze zusammenzieht, ich meine den Satz, dieses Buch handelt von morgen und den Satz vom Träumer mit der Schaufel in der Hand, und wenn man weiter dabei bedenkt, was Sie sonst noch dazu gesagt haben, dann kann man also sagen, vorausgesetzt, dass alles gut geht, wird man morgen nicht mehr mit dem Zwerchfell, sondern mit der Vernunft träumen. Das leuchtet mir ein. Besten Dank und auf Wiedersehen, Herr Lilienthal. Würde ich sagen. Und er würde wahrscheinlich antworten, alles Gute, Herr, wie war doch gleich der Name? Das würde er wahrscheinlich antworten. Aber gefragt haben Sie ihn nicht? Nichts? Tatsächlich nicht. Aber Leute, die sich verständlich gemacht haben, braucht man auch nicht zu fragen. Ich werde ihn nicht interviewen. Diese Musik hat unser Reisender nicht mitgebracht von seiner Reise. Er hat, es mag allerdings ein Zufall sein, über und auf den hawaiischen Inseln nicht einmal einen einzigen Ton dieser Art gehört. Wir spielen sie trotzdem. Sie werden noch sehen, dass wir Grund dazu haben. Um es vorweg zu sagen, unser Reisender wusste, schon vor seiner Ankunft, was er von Honolulu zu halten hatte. Er war zwar noch nicht dort gewesen, aber es gibt ja Bücher, illustrierte Zeitungen, Filme. Kurz, er hatte, was er wusste, in einer Zensur zusammengefasst und die hieß Stromlinienwunder mit Fluid Drive. So kam er nach Oahu. Was sein Farbseefenster in der Königin der Sieben Seen betrifft, so hatte das seit Wake nichts als Wolkenlandschaften und ozeanische Abgründe gezeigt. Abgründe von so entstellendem Ausmaß, dass er beschlossen hatte, nicht mehr hinauszuschauen. Er hatte das Gefühl für die Proportionen verloren und wusste nicht mehr recht, wo er war. Am Nachmittag nun war draußen alles schwarz geworden. Der Clipper überquerte ein ganz ungeheures Gewitter. Und gegen 16 Uhr hob er die Steuerbordtragfläche und kurfte mitten in den Hexenkessel hinein. Und da... Neue Abgründe und Schluchten. Man weiß nicht mehr recht, wo oben und unten ist. Eine grausige Abenteuerlichkeit. Aber auf dem Boden mancher Abgründe, am Ende mancher Schluchten, wartet etwas. Schwarz, schwer, ein Gebirge, dunkelgrün triefende Wälder. Die Königin der Sieben Seen landete mit einer verwirrenden Kurve durch Wolkenfetzen hindurch und über die dunkelgrün triefenden Waldhänge hinweg auf dem Flugplatz von Honolulu. Quer über dem Flugplatzgebäude steht Aloha. Die Eingeborenen nennen, wie der Reisende erfährt, ihren ganzen Archipel so. Aloha-Land. Das heißt ungefähr Liebesland oder Grußland. Guten Tag-Land. So steht es jedenfalls in dem kleinen Lexikon des Hawaiischen, das er sich zulegte. Aber der Reihe nach. Eine Weile nach der Landung steht er auf der großen Asphaltchaussee, die zur Stadt führt. Das Gewitter ist vorbei, die Luft ist grau-violett und wunderbar mild und klar. In langer Reihe warten Taxis auf der Chaussee. Aber der Reisende findet, soweit er auch die Taxiparade abnimmt, keines, in dem ein Chauffeur säße. Nur einen Verkehrsordner trifft er. Und der ringt die Hände. Kein Chauffeur? Diese Leute hier? Anscheinend auch ein Fremder also. Nun, der Reisende ist einigermaßen gut zu Fuß, er begibt sich auf den Marsch. Aber wie er sich auch anstrengt, er kommt Honolulu nicht näher. Die Nachgewitterluft macht die Entfernungen doch kürzer, als sie sind. Da kommt die Rettung. Ein Auto überholt ihn. Das erste seit seinem Aufbruch vom Flugplatz. Es fährt sanft längsseits, die Tür öffnet sich und... Nun, der Reisende steigt ein. Der Besitzer des Wagens ist ein junger Mann. Er trägt, was auf Oahu alle tragen, eine Leinenhose und ein buntes Hemd, das außen über die Hose herunterhängt. Der junge Mann ist aus Chicago, ist Arzt und seit einigen Wochen zur Armee eingezogen. Nicht das erste Mal. Von 1943 bis 1945 war er in Italien. Er ist ein netter Mann. Er erkundigt sich bei dem Reisenden, wie lange er Aufenthalt habe. 5 Stunden? Damit ließe sich schon etwas anfangen. Und Sie fangen etwas damit an. Sie fahren nach Honolulu. An der großen Konservenfabrik vorbei, über deren Dach eine riesige Ananas schwebt. So groß wie ein Kleinstadtgasometer. Wegen der nachgewitterigen Dämmerung schon jetzt Scheinwerfer bestrahlt. Sie biegen in den großen Boulevard ein, der Honolulu von der Filmtraumküste von Waikiki trennt. Da ziehen 2 Fließbänder von 6- und 8-Zylindern dahin. Wenn Disney einst einen Trickfilm über Kellerasseln zeichnen sollte, würden sie wahrscheinlich so ausfallen. Schimmernd, bunt, geräuschlos, äußerst gutmütig. Jedes Fließband ist 2 Asselreihen breit. Sie fahren durch die Stadt, im Schritt. Durch die Altstadt, wenn man so sagen kann. Dort werden die Autos seltener. Dafür stehen Menschen in den Türen. Japaner, Hawaiianer, Leute aus Puerto Rico, Kaukasier, Filipinos und dann die anderen, die Überzahl, die dabei herausspringt, wenn man die Menschheit so nah und einträchtig beieinander wohnen lässt. Da sind Frauen zu sehen, schöner, als man sie sich ausdenken kann. Sie streifen durch Gärten, wo Hibiskus blüht, Orchideen, Regenbäume und Paradiesvogelpflanzen. Der Reisende murmelt Stromlinienwunder mit Fluid Drive und hätte gerne einen Schnaps getrunken. Er fühlt sich nicht recht sicher mehr in seinem Magen. Aber der Doktor aus Chicago stoppt nicht. Er wendet das Auto, durchquert wiederum die Stadt und fährt hinab zum Strand. Dort steigt man aus. Und geht den Strand hinab. Die große, weißsandige, schön geschwungene Bucht entlang. Und siehe, der stille Ozean lässt seine Launen draußen. Er wirft nur sanfte Wellen in den Sand. Da kommt der Abend. Und mit dem Abend kommen 100.000 Lichter den ganzen Strand entlang. Die Palmen werden Silhouetten. Die Bucht wird eine Saat von Spiegelscherben. Der Strand wird weißer Samt. Die Fenster werden zu Aquariumgläsern. dahinter Licht ist und seltsame Wesen wohnen. Sie sitzen zu Tisch, sie schauen auf die Bucht hinaus. Eine unbekannte Musenrasse. Man sollte sie erforschen. Der Reisende hätte gerne einen Schnaps gehabt, denn ihm ist in seinem Magen... Aber der Doktor aus Chicago stoppt nicht. Er führt ihn jetzt durch diese Häuser. Es ist nicht herauszufinden, wem sie gehören. Das scheint auch nicht so wichtig hier zu sein. Die Menschen gehen aus und ein. Die Männer schauen freundlich drein, die Frauen sind schön und tragen Blumenkränze. Die heißen Lais. Man hängt sie seinen Freunden um den Hals. So wie man anderswo wie geht's sagt. Und der Reisende hätte gerne einen Schnaps gehabt, denn... Aber der junge Doktor aus Chicago stoppt nicht. Er schleppt ihn auf eine Terrasse. Da liegt Waikiki wieder. Die ganze Bucht. Und über die Bucht verstreut stehen Männer im Wasser. Bis zur Brust. Lichter an den Stirnen tragend, Speere in der Hand. Die stoßen zu und schwingen große Fische durch die Luft. Kalten Schuppenglanz. Und der Reisende hätte gerne... Aber der Doktor aus Chicago sagt, sie irren sich. Das ist keine Operette, die Männer fischen wirklich. Und die Fische werden wirklich gegessen. Sie dürfen nicht so staunen, was überhaupt die Wirklichkeit betrifft. Von hier sind's 3,5 Meilen bis Pearl Harbor. You remember? Da hätte der Reisende wieder gerne... Aber der Doktor aus Chicago stoppt nicht. In 40 Minuten geht ihr Clipper, sagt er. Und sie sausen den Boulevard hinab, der jetzt im Dunkel eine einzige Brillantenkette ist. Und die Asseln sind keine Asseln mehr, sondern Tiefseefische nun, mit Feueraugen. Auf freiem Felde hielt der Doktor aus Chicago noch einmal an. Am Straßenrande stand ein junges Mädchen. Tochter kaukasisch-hawaiian-chinesischer Eltern. Die öffnete den Wagenschlag und hängte unserem Reisenden einen Kranz aus weißen und korallenroten Blumen um. Den Ausgleich besorgte der Doktor mit 50 Cent durchs andere Wagenfenster. Die Japano-Indianerin sagt, aber was sie sagte, hat der Reisende vergessen. Es hieß so viel wie vielen Dank. Überdies wollte sie wissen, ob der Reisende jetzt abreise. Da dem so war, lief sie noch einmal um das Auto, öffnete wiederum den Schlag, gab dem Reisenden einen Kuss und sagte Aloha. Liebe also. Oder Gruß. Und gute Nacht. Und unser Reisender, der wirklich gerne einen Schnaps gehabt hätte, sagte sich, Stromlinienwunder stimmt. Fluid Drive stimmt. Nur von der Ironie muss ein Stück weg. Ich habe heute in 5 Stunden nicht einen Menschen getroffen, der unglücklich ausgesehen hätte. Da hielt das Auto vor dem Flugplatz. Der Reisende stieg aus und sagte Goodbye und vielen Dank auch und hoffentlich sehe ich Sie mal wieder. Und da geschah etwas. Der Doktor aus Chicago sagte, besser nicht. Der Reisende war sehr verdutzt und hätte wieder gerne einen... Aber der Doktor aus Chicago sagte, besser nicht. Nach Honolulu kommen Sie doch nicht gleich wieder. Ich selber verreise nicht gern, nur wenn ich muss. Und sollte ich wirklich wieder reisen müssen, wie 43 nach Italien, wer sagt mir denn, in welcher Richtung Sie dann schießen? Attention, please. Pan American Round the World Clipper, flight number 4 to San Francisco, is waiting for you at gate number 2. So startete die Königin der 7 Seen zu ihrem 3. Sprung. Von Honolulu nach San Francisco. Der war noch weiter als der 1. und der 2. Er ging über 18 Breitengrade und den Wendekreis des Krebses nach Norden und über 38 Meridiane ostwärts. Und das ist so weit wie von Hamburg bis zum Nordpol. Das Meer, das sie überflogen, war eine ganze sternenlose Nacht groß. Und mitten in der Nacht, um 2.44 Uhr... Da war der 5. Tag vergangen, seit dem Aufbruch unseres Reisenden von München. Wenn Sie, verehrte Hörer, seinen Weg verfolgen sollten, auf dem Globus, dann drehen Sie am besten jetzt ein Stück weiter. Honolulu ist leicht zu finden, San Francisco auch. Und wenn Sie einen Schritt zurücktreten, sehen Sie, dass er jetzt schon weit mehr als die halbe Erde hinter sich hat und gewissermaßen auf der anderen Seite wieder in Sicht kommt. Bei einiger Geschicklichkeit lässt sich's übrigens einrichten, dass Sie, wenn er nach Kalifornien kommt, mit einem Auge wenigstens auch schon Europa wiedersehen. Zur Sache. In der ersten Stunde seines sechsten Reisetages, gegen 3 Uhr morgens also, saß er wach an seinem Fenster. In der Kabine ist es dunkel und draußen ist es vollkommen schwarz. Mein Gott, was für eine schwarze Nacht. Nebenan auf dem leeren Platz raschelt etwas. Mein Blumenlei in einer Zellophantüte, die die Stewardess schon bereithielt, dass ich wieder einstieg. Einen Schnaps hat es mir auch gegeben. Die Pan American scheint extra einen Psychologen zu beschäftigen, der weiß, wie es einem geht, der in Honolulu war. Man wird die Tüte mitnehmen und zu Hause sagen, hier, aus Hawaii. Aber mir ist sonderbar unordentlich zumute. Nicht wegen des Kusses, im Gegenteil. Nur kann man natürlich nicht ununterbrochen aus dem Fenster schauen, schon gar nicht, wenn 12.000 Kilometer lang nur Wolken und Meer vorbeifließen. Aber ich habe doch mehr Menschen gesehen, als ich gedacht hatte. Sie sind doch so exemplarisch und versperren mir die Aussicht auf den Stern. Ich werde die Tüte mit den Blumen nicht mitnehmen. Aber eine Stunde später schrieb er auf. Ich war beim Funker von, eine tolle Sache. Ein Herr der Welt mit einem Kopfhörer auf den Ohren. Er gab mir auch einen und drehte an den Skalen. Summen, piepsen, ein bisschen Menschenstimme, ein Takt Musik, wieder summen, piepsen, summen. Das war Los Angeles und Sydney, Guam, Sibirien, Panama, Neuseeland, Alaska. Alles ferne in der schwarzen Nacht. Ein ganzer Stern in 2 Ohrmuscheln. Nun habe ich's wieder. Es ist schwarz draußen, aber man sieht wieder, wie Sibirien und Alaska nacheinander greifen und wie Australien da liegt und der Bogen der Kordilleren hochgewölbt in die Dunkelheit. Er hat auch gelotet. Er hat einen Radarlot und bei der 19.000-Fuß-Marke erschien ein grüner, vibrierender Strich. Das ist das Meer unter uns, der Stern in der Nacht. Die Radarwellen berühren ihn, einen Punkt des Sterns, den Punkt, wo der Meridian von Tahiti den breiten Grat der Cheops-Pyramide kreuzt. Da stehen wir, 19.000 Fuß hoch über dem Punkt, über dem Stern, mitten in der schwarzen Nacht. Ich glaube, ich nehme die Tüte doch mit. Jeden Morgen um 7 Uhr kommt über dem Pazifischen Ozean ein Punkt in Sicht, der wächst. Nach einer Minute ist es ein Flugzeug, nach 2 Minuten der Stratosphärenklipper, der von Honolulu kommt. Heute Morgen ist es die Königin der 7 Seen. Sie senkt sich, sie rührt über die Brandung hin, wo der stille Ozean zu Ende ist, über den weißen Sandstreifen, mit dem Amerika beginnt, und kurft über dem kleegrünen Hügelland ein, das die Südhälfte der Bucht von San Francisco umarmt. Und eine Sekunde später wischt auch der Schatten der Königin über die Brandung, den Strand und das Hügelland und beschreibt die gleiche Kurve über die Bucht hinweg auf dem Unisipil-Flughafen zu, wo der Klipper landet. Der Schatten kriecht ihm unter die Flügel und verschwindet. Und jeden Morgen hebt sich, 70 Minuten nachdem der Klipper aus Honolulu gelandet ist, ein anderes Flugzeug von der gleichen Rollbahn, eine Cloudmaster, ein Herr über die Wolken also, und im Augenblick, wenn seine Gummiräder die Betonbahn verlassen, streift sich wieder ein Schatten ab und schießt wie ein treuer Hund hinter dem Flugzeug her. Er ist aus nichts, dieser Schatten. Er kann alles. Er kann springen, tauchen, sich unsichtbar machen und wieder erscheinen. Nur eines kann er nicht. Er kann nicht fliegen. So rast er hinter seinem Herrn her, über die Erde, über die Bucht, nimmt die große Brücke von San Francisco nach Auckland in einem Satz, springt auf das andere Ufer und schickt sich an, Amerika zu entdecken. Guten Morgen, Ladies und Gentlemen. Hier spricht der Pilot. Wir sind um 8.47 Uhr gestartet und fliegen nonstop nach Chicago. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise. Ein Vorschlag. Sie finden in der Tasche neben Ihrem Sitz einen Atlas, er gehört Ihnen. Schlagen Sie ihn auf, Karte 5. Wir fliegen auf dem roten Strich entlang, der sich von San Francisco über den großen Salzsee nach der Nordkante von Colorado zieht. Und nachdem Sie umgeblättert haben, fliegen wir weiter quer durch Nebraska, Iowa und Illinois zum Michigansee. Die Flugstrecke beträgt etwas mehr als 2000 Kilometer. Wir werden also in 5 Stunden in Chicago sein. Mit dem Wetter haben wir Glück. Die Meldungen sagen im Augenblick, dass es klar ist, bis zum Mississippi. Gute Reise also. Wenn mir etwas Neues einfällt, dann melde ich mich wieder. Bis dahin, etwas Musik. Und der Schatten rast über die große, wunderbare Ebene von Kalifornien hin. Von Süden kommt das Orangental von St. Joachim und läuft dem Apfeltal des Sacramento in die Arme. Und der Schatten wiegt sich zwischen grünen Hügeln hin durch die kalifornische Frühlingsmorgenluft. Von allen Seiten kommen blaue Ströme aus den Bergen. Der Schatten überschwimmt sie alle. Dann kommt der Rubikon von Westen. Dem bleibt er treu. Und der Rubikon kehrt um und steigt mit ihm das Tal hinauf ins Bergland, aus dem er kam. Da liegen kleine Landstädte, Auburn, Colfax, und neue Apfelgärten kommen, Rinderweiden. Und plötzlich Schnee am Waldrand. Der Wald ist schütter, Märzschnee liegt, Tauwasser rieselt. Und der Schatten steigt den ganzen buckligen Schneehang der Sierra Nevada hinauf, 2000 Meter bis zum Truckee Pass und 1000 Meter weiter bis zu den Gipfeln der verschneiten Säge. Der Anfang einer großen Einsamkeit. Hier rieselt kein Wasser mehr, hier ist Frost in der blauen Luft. Jetzt sollten Sie mal nach Norden schauen. Norden ist links. Da sehen Sie das Goldgräberland, das Land des Goldrausch von 1848. Sie dürfen an Charlie Chaplin denken, wenn Sie wollen. Da in den Bergen liegt jedenfalls auch Sutter's Fort. So long, ladies and gentlemen. Und unser Schatten? Aber so ein Flugzeugschatten wird ja nicht ins Kino reingelassen. Und weiß auch nicht Bescheid. Und rennt gegen Bäume und fetzt durchs Geröll und glänzt über den Gipfelschnee hin und stürzt ab. Denn wenn er schon einmal einen Westernfilm gesehen hätte, käme ihm die Gegend bekannter vor. Aber da kommen Täler wieder. Was für Täler? Und Ebenen kommen. Und was für Ebenen? Und die Stadt Carson kommt. Aber so eine amerikanische Provinzstadt ist für den Schatten nur ein einziger Satz. Und am Rand der Stadt steht eine Negerin in der Tür, ihr Baby auf dem Arm, und schaut sich ihre Finger an. Und durch die Finger hindurch. I hear it and it drives me on. It is a thousand things. Thin crystal sheets of hysterical laughter. The siren sound of the wind in its frantic flight. This is my theme. Sie schaut auf das Land Nevada und auf den Staat Nevada, der hier anfängt und von allen guten Geistern verlassen ist. Ein riesiges Plateau, hellgrau überfroren. Glatt. Glatt wie die Flanke eines Schimmels. Seidig. Aber das ist ein magerer Schimmel. Die Rippen schauen ihm durchs Fell. 13 Rippen. Nur, dass es von einer Rippe zur anderen 30 Kilometer weit ist. Und dass die Rippen selber 3000 Meter hoch sind und schneebedeckt. Und dass das magere, silbergrau überfrorene, wüste Schimmelfell groß genug wäre, um ganz Italien zuzudecken. Und zwischen den Rippen heißt es Schädeltal und Gespenstertal, Schlangental und großes Rauchtal. Und der Sand ist wie graue Schlacke, vollkommen tot. Und keine Stadt, kein Dorf, keine Hütte. Eine einzige Tankstelle, wo zwei Straßen sich kreuzen. Die führen quer hindurch, sind schnurgerade. Die haben es eilig, Nevada zu verlassen. Nur keine Kurven, nur kein Aufenthalt. Und dann kommt die Grenze. Die Grenze nach Utah. Ein Schild am Straßenrand. Der Schatten kann nicht lesen, er rast vorbei. Hinein nach Utah. Und in die große Salzwüste. Die misst 100 mal 200 Kilometer. Weiß vor Dürre. Ohne Rippen. Ohne Gnade. Aber manchmal in den Nächten jetzt, da gibt's ein großes Blitzlicht hier. Eine gewaltige Momentaufnahme von den Staaten Nevada, Utah, Arizona, mitten in der Nacht. Wo sich das Übungsfeld für die Atombombe befindet. Vermutlich in Nevada. Jedenfalls leuchten die Explosionen bis hierher. So long, ladies and gentlemen. This too is my theme. Sounds of bright orange flame igniting still more sounds. Und wie der Schatten die Wüste überquert hatte, kam er an einen See. 10-mal so groß wie der Bodensee. Aber kein Fisch schwimmt darin. Kein Vogel nistet im Schilf. Es ist der große Salzsee. Amerikas totes Meer. Danach kam Salt Lake City. Ein Schachbrett von Häuschen, dann wieder Berge, die Rocky Mountains. 4000 Meter hoch und 6-mal so lang wie die Alpen. Eine grausige Zyklopenwelt. und der Schatten des Flugzeuges wurde zerstückelt von Graten und stürzte die Abgründe hinab und zerschmetterte sich an einer blauschattigen, senkrechten Bergwand. Aber auf den Schneehängen auf der anderen Seite lag ein neuer Schatten bereit. Der sprang auf, als das Flugzeug kam, und folgte ihm, wie der erste es getan hatte, und kam so nach Colorado in die großen Sandsteinberge. Da waren Krater zu überwinden, von 100.000 Stürmen in den Fels gefressen, und Canyons, die wie krumme Gletscherspalten die Plateaus zerreißen. Und die Plateaus waren verschneit, aber die Felswände leuchteten rot, bis schließlich die letzte kam, die letzte Felswand, und der Schatten hinab nach Denver stürzte. Nun kommen Täler. Richtige Täler. Und große Ebenen. Und hier wohnen die Menschen. Halb eins, Ladies und Gentlemen. Wir haben die ersten 1000 Kilometer hinter uns. Aber stellen Sie bitte Ihre Uhren jetzt schon auf 2:30, sonst sind Sie nachher in Chicago allzu enttäuscht, wenn der Nachmittag schon herum ist. Und noch eins. Sollte Ihnen Amerika bisher allzu rau vorgekommen sein, allzu unmenschlich, bitte vergessen Sie es. Es kommt besser, Ladies und Gentlemen. Fürs Erste, in 5 Minuten serviert Ihnen die Stewardess Ihren Lunch. Guten Appetit. Felder, Felder, Felder. Feldwege, Felder, Feldwege, Felder. Der Schatten glitt leicht dahin. Über das unendliche Weizenfeld, das in West-Colorado beginnt und über Kansas, Nebraska, Missouri bis zum Mississippi reicht und auf der anderen Seite des Mississippi weitergeht, durch Iowa und Illinois. Ein Weizenfeld von 1000 Kilometern Länge für einen Flugzeugschatten. Thin crystal sheets of hysterical laughter. The siren sound of the wind in its frantic flight. This is my theme. This too is my theme. Sounds of bright orange flame igniting still more sounds. Chicago, Montag, 17.30 Uhr. Ein Schneesturm wütet über den Flugplatz hin. Die Maschinen kommen und gehen im Blindflug. Sie müssen nur zwischendurch für 5 Minuten in den Hangar. Dort wird ihnen das Eis mit heißen Wasserstrahlen von den Tragflächen gespritzt. Dann können sie starten. Unser Reisender sitzt indessen im Wartesaal. Ein Glashaus, darin ein großes Kommen und Gehen. Von der Stadt ist nichts zu sehen, wegen des Schneetreibens. Er sieht nichts als ein großes Wahlplakat draußen im Schnee. Das ruft ihm zu, er solle Mr. Hunter am nächsten Dienstag zum Bürgermeister wählen. Und an der Wand hängt ein Schild vom Christlichen Handlungsgehilfenkomitee. Das ruft ihm zu, er solle in sich gehen. Und an der anderen Wand steht ein Automat. Der ruft ihm zu, Luftreisender, steck einen Nickel in den Schlitz, wir versichern dich mit $1,000. Aber der Reisende hat im Moment für Ermahnungen keine Zeit, er ist mit seinem Notizbuch beschäftigt. Mein Gott, was für ein Land. Man hat es nicht halb so groß im Kopf. Aber natürlich, die Sonne braucht ja auch 7 Stunden, um es ganz zu überqueren. Daran denkt man nur nie. Aber welch ein Land, welche Lieblichkeit im Westen und dann welche Wüsten und was für Wüsten. Wenn in Asien irgendwo das Grundwasser zutage tritt, dann wachsen gleich 3 Palmen und eine Oase ist da. Aber diese Wüsten hier sind gerade dann am schlimmsten, wenn es Wasser gibt. Am großen Salzsee ist das Land wie ausgeglüht und vergiftet. Ich habe zum ersten Mal begriffen, was dahinter steckt, wenn die modernen Physiker sagen, dass unsere Erde ein Stück ausgebrannter Schlacke sei, nichts weiter. Und dann der Anfang hinter Colorado. Grün heißt ein Leben. Bin ich grün, John. Dann sind auch gleich die Menschenspuren da und man erkennt den Versuch, das Grün einen Schritt weiter gegen die Wüste vorzutreiben. Kleine, vortastende Felder, wie auf Entdeckungsreise. Und dann das Weizenland. Wie sieht das im Sommer aus? 1000 Kilometer Gold. Und welche Kraft steckt in einem solchen Weizenfeld? Heute Nacht über dem Pazifik habe ich Alaska gedacht und Tahiti, Melbourne und San Francisco. Gedacht, um mich zurechtzufinden in der Finsternis. Aber heute, mitten über dem Weizenfeld, ist mir eingefallen, dass das alles ja erst Orte sind, Orte, um sich zurechtzufinden, seitdem sie ihre Namen haben, Namen aus Menschenbuchstaben. Was sind wir für eine abenteuerliche Rasse? Aus 5000 Meter Höhe sind wir nicht mehr zu erkennen. Und wenn man uns alle auf einem Feld versammelt, der alle 2 Milliarden, die es gibt, ein Feld von 25 Kilometern im Quadrat genügte. und das Flugzeug hätte uns in 4 Minuten überquert. Wüsten wiegen nichts. Sie wiegen erst etwas, wenn einer durch will. Unser ganzer Stern wiegt nichts. Alles, was er an Gewicht besitzt, verdankt er dem Liebespaar, das da vor mir sitzt. Und das Mädchen hat einen grünen Hut auf. Und der Mann hat seinen Hut neben sich auf der Bank liegen. Und sie spielen Karten, denn man braucht nicht gleich zu sehen, dass sie ein Liebespaar sind. Und vor allem braucht man nicht gleich zu sehen, dass er jetzt weg muss, nach New York. Und dass sie beide deshalb ein wenig nervös sind. Sie auch. Und sie sagt, du spielst aus. Und dann sagt er, du spielst aus. Aber sie antwortet, ist es noch nicht so weit? Und er antwortet, spiel nur aus. Sie werden es schon ausrufen, wenn es soweit ist. This is my theme. A gentle thing. As soft as love's own lips. My fingertips could touch their quiet morn. As soft as night walking across the sky. A fantastic peace. This is my theme. Um 21.15 Uhr Washingtoner Zeit. Oder 55 Minuten vor dem Augenblick. Vor einer Viertelstunde hat der Schneesturm aufgehört. Jetzt ist die Luft wie schwarzes Glas. Eine ungeheure Sicht. Unten die Spiralnebel von New Bethlehem, Clearfield und Lockhaven. Aber voraus steht ein milchiger Schein über dem Horizont. Wie ein aufdämmerndes Polarlicht. Um 21.45 Uhr oder 25 Minuten vor dem Augenblick. Es hat angefangen. Aber nein, zu beschreiben ist das nicht. Das ist unmöglich. Dabei muss das meiste auf der anderen Seite kommen. Nur ist drüben kein einziger Platz frei. Trotzdem steht der Reisende auf und geht durch das ganze Flugzeug. Ganz hinten am Fenster sitzt ein Mann. Aber der Sitz neben ihm ist leer. Der Reisende spricht den Mann an. Er fragt, ob er etwas dagegen habe, wenn er sich neben ihn setze. Er habe nämlich das da unten. Er habe nämlich so etwas überhaupt noch nicht gesehen. Der Mann steht auf und sagt, warum nehmen Sie denn da nicht meinen Platz? Mit einer Stimme, die fast unfreundlich ist. Der Reisende nimmt den angebotenen Platz und denkt verwundert, man ist also hier unfreundlich, wenn jemand die Freundlichkeit nicht voraussetzt. Und der Mann setzt sich auch wieder und schielt nach dem sonderbaren Reisenden hinüber, der so etwas überhaupt noch nicht gesehen hat. Und der will sich gerade bedanken, aber da... Die Erde ist glühend im Innern. Und jetzt kommt die Glut herauf. Sie durchleuchtet die Kruste, auf der andere Städte stehen. Die Kruste wird rot und weiß. Und jetzt fängt sie Feuer und brennt, bis an den Rand der Nacht hin. Und jetzt wieder ist es nicht mehr, als brenne die Erde, sondern es ist, als schaue der Reisende in ein ungeheures Planetarium, das 1000 Milchstraßen und 1 Million Sonnensysteme zugleich an den Himmel projiziert. Eins über das andere hinweg. Und Kometen ziehen quer hindurch auf geschwungenen Autostraßen. Ohne Zahl, einer hinter dem anderen. Nur tragen sie ihre flimmernde Scheinwerferleuchtspur vor sich her. Und jetzt ist es doch wieder, als quelle das Magma aus der Tiefe herauf und durchglühe die Erde. Denn in der Mitte stößt jetzt die Lava hervor. In senkrechten Ausbrüchen sticht sie starr in den Himmel. Ein starres Gebirge aus weiß knisternden Funken. Manhattan. Das Flugzeug setzt zu einer großen Kurve an. Quer über das brennende Planetarium hinweg. In einen großen Bogen über dem ungeheuren Vulkanausbruch drehen. Und landet danach auf dem LaGuardia Airfield. Der Reisende ist in New York. Und er bleibt auch in New York. Er hat einen Aufenthalt von 3.996 Minuten. Das sind 2 Tage und 18 Stunden. Er geht spazieren. In der Nacht nach seiner Ankunft geht er um 2 den Broadway hinauf und ist um 3 am Times Square und um 4 am Rockefeller Center. Aber Manhattan ist keine Landschaft, wie ich mir gedacht hatte. Manhattan ist ein Denkmal, eine Burg, ein archaischer Spuk, ein Dickicht aus babylonischen Türmen. Der erste ist 200, der nächste 300, der dritte 400 Meter hoch. Sie stehen da wie ungeheure Gedanken. Die Straßen sind auch keine Straßen, sondern Canyons. Schluchten mit gefrorenen Asphaltflüssen den Grund entlang. Dort ist es still, kaum ein Auto, kaum ein Mensch. Aber man wird nicht kleiner zwischen den Wolkenkratzern, wenigstens jetzt nicht, des Nachts um drei. Die Schritte hallen, man ist ein Mann mit einem Wolkenkratzer-Echo. Times Square, ein Riesenkarussell nach Polizeistunde. Ein stummes Seelentrommelfeuer aus Neonreklamen. Die lautlosen Geschosse zerspritzen auf den leeren Trottoirs und in einem Himmel aus blanken, schwarzen Fenstern. Ich habe so etwas noch nicht einmal geträumt. Man kann sich also Tolleres ausdenken als träumen. Am anderen Tag zur Bronx hinauf, dann Third Avenue hinunter. Aber nun ist man doch wieder ziemlich klein, denn seit dem Morgen, der schon vor Tag begann, umspült ein kreischendes System aus Fließbändern und Drehscheiben die babylonischen Türme. Eine Art riesenhafter Mühle. Unser eins gehört zum Korn. Da gibt es Türen, die auf einen Schlag ganze Ernten vom Fließband saugen und andere wieder sind wie Ausgüsse. Mitten auf Third Avenue sprang ich vom Fließband ab und rettete mich ans Ufer, wo die Schaufenster sind. Da standen Pressstoffpuppen in Frühjahrskleidern, die lächelten leer und im Glas spiegelten sich die großen, bunten Schiffe, die schnurrend über den Asphalt gleiten. Sie stauten sich vor einem roten Licht, das wurde grün, das unsichtbare Wehr brach, die bunte Flotte schoss schnurrend weiter. Und über den Himmel, der aus Eisenträgern konstruiert ist, rast ein Schnellzug. Da machte ich für 3 Sekunden die Augen zu und horchte. Und von Third Avenue weiter zur Battery und von der Battery nach Brooklyn und von Brooklyn zu den Vereinigten Nationen nach Lake Success. Aber die Delegierten stimmten schon ab, als ich ankam. Ich erfuhr nicht mehr, worüber. Das Ergebnis war eine Ja-Stimme, 14 Mal Nein bei 7 Stimmenthaltungen. Wahrscheinlich war die Frage falsch gestellt. Von den United Nations zurück nach Manhattan. Dort saß er in einer Wolkenkratzerbar in der 57. Etage, saß am Fenster und sah den anderen Wolkenkratzern ins Gesicht. Am zweiten Tag in Harlem. Von dort zum Finanzamt, wo ihm die Beamten bescheinigten, dass er in New York nichts verdient habe und infolgedessen die Staaten verlassen dürfe, ohne Steuern zu zahlen. Anschließend erklomm er das Dach eines Wolkenkratzers. Dort stand er. Aber hier stehen ist nicht dasselbe wie fliegen. Man steht auf der Erde und ist eben nur für eine kurze Weile 301 Meter und 69 Zentimeter groß, die Stiefelabsätze nicht mitgerechnet. Auf der anderen Seite des Geländers steht der abenteuerliche Felsendschungel, ein Dickicht aus monströsen Kristallen. Eine unglaubliche Starre liegt über allem. Der Hafen sieht aus wie Quecksilber, die Dächer sehen aus wie 100.000 balancierende Tabletts, das neue United Nations Building wie eine eng gedruckte Zeitungsspalte. Die Starre ist kein Krampf. Man denkt sich nur, die Wolkenkratzer stehen wie in Startlöchern. Gleich kommt der Schuss und sie schießen ein Stück weiter in den Himmel. Die Sonne sinkt. Sie lässt sie in die schmale Schlucht der 49. Straße fallen. Aber sie fällt daneben und ein Dachgerüst zersägt den braunen Ball. Hinunter wieder. Und wie er hinaustritt auf den Hof des Rockefeller Centers, da ist es Abend. Oder Tag noch, aber Tag auf dem Wasserspiegel eines tiefen Brunnens. Der Wasserspiegel ist zugefroren, Scheinwerfer sind auf das Eis gerichtet. Und hier, wo ringsum die Wolkenkratzerkanten wie Steine aus dem Himmel stürzen, wird getanzt. Backfische mit Schlittschuhen, pas de deux auf dem Grund eines Brunnens. Lachen und Geschwätz im Mittelpunkt der großen Mühle. Und abends um 11 da stand er mitten in Manhattan, wo der 74. Meridian, das ist der Meridian von Labrador, den 44. Breitenkreis schneidet. Den Breitenkreis der Mongolei. Da stand er am Fenster. Und links sah er den Radio City Wolkenkratzer, 70 Zeilen mit einer unentzifferbaren Lichtschrift in die Nacht geschrieben. Und rechts sah er hinab in eine schmale Straße, die war von einer unsichtbaren Leuchtreklame mit großem Rosaschein gefüllt. und eine Menschenschlange wartete vor der Tür eines Fernsehkinos. Der Blick nach links war wie der Blick in die Seele eines Roboters. Und der Blick nach rechts war wie eine Aussicht auf Paris, Quartier Latin. Da stand er. Und ihm schwirrte der Kopf. Er hatte die Saga von den verlorenen Amerikanern gehört. Und die Geschichte von den Amerikanern, die andere Menschen sind. Oder besser noch, anders als Menschen. Und die Story von der Wüste in der Brust eines New Yorker Fahrstuhlführers. Und ich bin gestern, als ich die Adresse von Mr. Attic im Telefonbuch suchte, auf das Wort Atom gestoßen. 47 Mal Atom in einer Reihe untereinander von Atom Bindery Corporation, was so viel wie Atom Buchbinderei heißt, bis Atom Undergarment Corporation, das heißt Fabrik für Atomunterwäsche. Aber als nächste kamen die Atomizer an die Reihe. So heißen hier die Kammerjäger. Und ich habe in der Zeitung die Großaufnahme eines Ermordeten gesehen. Aber in der Third Avenue, wo die Schnellzüge durch den Eisenhimmel donnern, sah er in den Fenstern Schilder zu vermieten. Und ich habe dieses Keep Smiling gesehen, dieses Lächeln im Betongesicht. Auf einer Reklamewand im großen Zentralbahnhof. Aber auf den Trottoirs, da kamen welche mit leeren Augen. Und in einer Bar saß ein Melancholiker neben einem Mann, der einen Witz erzählte. Und er fuhr einen Wolkenkratzer hinauf. Da rasselten in jedem Stockwerk Schreibmaschinen. Aber die Beachcombers an der Battery machen sich nichts zu tun. Und fragten ihn nur freundlich, ob er aus Polen käme, wegen der Aussprache. Und ich weiß doch, dass Lünchen ein amerikanisches Wort ist. Aber er sah auch einen schwarzen Mann im Kadeljack. Und einen kleinen Negerjungen. Der war in ein Konfektionsgeschäft geraten in der 34. Straße und beklebte dort aus Langeweile die Sommerkleider mit Zellophan-Klebestreifen. Das ging nicht lange gut. Die Verkäuferin kam und sagte, ach du kleiner Esel. Und so stand er am Fenster und der Kopf schwirrte ihm. Und wenn er nach links schaute, da war die Nachtseele eines Roboters zu sehen. Und rechts die Nachtseele von Paris. Und er sagte sich... Ich war an der Fifth Avenue, wo sich die Millionäre ihre Schlipse kaufen. Und eine Viertelstunde später in Harlem, wo die Häuser struppig sind von rostigen Feuerleitern. Und an der Ecke stand das heulende Mulattenkind. Aber die anderen Mulattenkinder spielten Rugby auf der Straße. Und im Parterrefenster saß die dicke Mulattenmutter und strickte mit himmelblauem Garn. Und ich habe doch die Geschichte gelesen von der elenden Seele in der Brust eines Liftboys. Und weil er diese Geschichte gelesen hatte, beobachtete er im Lift des Empire State Building den Fahrstuhlführer. Der trug auf der Brust, da wo die große Wüste herrschen musste, ein Blechschild mit der Nummer 4. Der Fahrstuhl fuhr die ersten 60 Stockwerke durch. Die letzten 42 bediente er einzeln. Und dem Reisenden brummten die Trommelfälle. Und er sagte sich, diese Druckunterschiede verträgt natürlich keine Seele. Darüber erreichten sie das 102. Stockwerk, wo unser Reisender über seinen Gedanken das Aussteigen vergaß. Der Fahrstuhlführer wartete ein bisschen, dann aber klopfte er ihm die Schulter und sprach, »Listen, old boy, wenn Sie noch höher hinauf wollen, müssen Sie schon vom Dach springen.« Und so stand er am Fenster und links funkelte der Roboter, während es zur Rechten aussah wie nachts in Paris. Und es sagte zu ihm, »Sie haben die Wirklichkeit verloren. Manhattan ist ein Spuk.« Aber wie ich in die Bar kam in Fulton Street, da war es dämmerig und die Theke war besetzt und über der Theke hing ein Fernsehapparat an der Wand. Der zeigte eine Gerichtsszene, den Fall des Gangsters Costello, der hier seit Tagen verhandelt wird. Man sah Costello auf dem Bildschirm, aber dann verbat er sich, dass man ihm zuschauen könnte und die Kamera senkte sich und nun war nur noch sein Handy im Bild. Darüber füllte sich die Bar. Die Männer standen die Hüte auf dem Kopf, die Gläser in der Hand und starrten auf Costellos Hände in dem kleinen, vibrierenden Fenster und hörten auf seine Stimme. Sie sahen der Wirklichkeit von zwei Händen zu, wie sich die Finger gegenseitig zählen, wenn der Kopf nach einer Ausflucht sucht, und wie sie zittern, wenn der Kopf eine Lüge spricht, und wie sie feucht werden von Schweiß und sich im Taschentuch winden, wenn der Kopf merkt, dass die Lüge nicht gescheit genug war, die er sich ausgedacht hat. Und alle, die in der Bar waren, vergaßen das Trinken über diesen beiden nackten Händen. Und weiter sagte es zu ihm, Sie haben keine Liebe hier. 5000 Scheidungen in einem Jahr allein in Reno. Aber in Chicago, im Flugplatz-Wartesaal, das Liebespaar. Die standen auf, als der Lautsprecher nun doch sein Flugzeug ausrief. Und wie sie da voreinander standen, hatten sie noch die Karten in der Hand. Und er lachte, die Karten. Da schob sie den Fächer in ihrer Hand zusammen und gab ihm die Karten. Und sie küssten sich und er ging. Es war nicht mehr viel Zeit. Trotzdem kehrte er mitten in der Halle noch einmal um, holte die Karten aus seiner Tasche hervor, hob einen Teil ab und gab ihr, die auf der Stelle stehen geblieben war und ihm nachgeschaut hatte, das halbe Kartenspiel. Dann erst ging er hinaus. So stand er und schaute durchs Fenster hinaus. Und zur Linken sah er das Robotergefunkel. Und rechts den rosa Neonschein in der Seele von Paris. Und es sagte zu ihm, es sind keine Menschen. Aber sie sind wie Menschen. Genau wie Menschen. Und wieder startete der Stratosphärenclipper. Er hieß jetzt Clipper America. Und wer auf dem International Airport von New York stand und ihm nachschaute, verlor ihn aus den Augen kaum, dass er sich von der Rollbahn abgehoben hatte. Denn an der Ostküste des Kontinents herrschte graues, nebliges Wetter seit dem frühen Morgen. Und auch die Passagiere des Clippers sahen bald nichts mehr. Nur noch den weißen Sandstreifen, wo Amerika zu Ende geht und der Atlantik beginnt. Danach war es grau vor ihren Fenstern, bis sie eine halbe Stunde vor Mitternacht die Lichter von Neufundland sahen. Dort landete die Maschine für eine halbe Stunde, um zu tanken. Ein eisiger Wind wehte. Er roch nach Schnee, Bergen, Tannenwald und rauschenden Lachsbächen zum Meere hin. Um 0.35 Uhr startete der Clipper America von Neufundland zu seinem Nachtflug nach London. Das war ein großer Sprung, weiter noch als die drei weiten Sprünge über den stillen Ozean. Er ging über 56 Meridiane hinweg und war so weit wie ein Sprung von Frankfurt bis zum Hindukusch. Die Meridiane sausten vorbei. Und während die Passagiere die New Yorker Abendzeitungen lasen, kreuzte 6.500 Meter unter ihnen der Labradorstrom ihren Kurs. Und wie später die kleinen Leselichter eines nach dem anderen verloschen, flogen sie über ein Treibeisfeld, das aus der Arktis kam. Und als dann endlich alle schliefen, bog sich vom Süden der Golfstrom herauf und verlosch der rote und grüne Schein, den die Positionslaternen des Clippers in den Wolkenschaum gemalt hatten. Es wurde klar. Denn hier, mitten über dem Atlantik, stand zurzeit ein Hochdrucksgebiet. In der Tiefe wurde der schwarze Schild des Atlantik sichtbar und über seinen Tragflächen erschien die Saat der nördlichen Sterne. Um diese Zeit erwachte der Reisende. Er hatte geträumt. Das war es, wovon er erwachte. Aber kaum, dass er wach war, wusste er schon nicht mehr, wovon er geträumt hatte. Er duckte sich und schaute durchs Bullauge. Draußen herrschte eine allererste Ahnung von Tag. Die scheue Spur von Licht, mit der im Frühjahr, lange vor Sonnenaufgang, die Dämmerung beginnt. Der Film, der 40.000 Kilometer lang vor seinem Fernsehfenster vorbeigezogen war, lief aus. Mit einer stummen, grauen Szene. Er wusste, dass er um 10 in London sein würde, am Ende des 9. Tages nach seinem Start vor München. Und es war ihm nicht wohl zumute. Etwas nach Abschied. Bald nach Mittag würde der Clipper die deutsche Grenze passieren. Dann musste man noch einmal die Uhr vorstellen, um die letzte der 24 verschiedenen Stunden, die es in der Welt gibt. Und bald danach würde man in Hamburg landen. Dann war die Erde kein Stern mehr. Denn dort war er zu Hause. Man wohnt nicht auf einem Stern. Jedenfalls weiß man nicht immer, dass es so ist. Wie er so zum Fenster hinausschaute, fiel ihm ein, was er am Mississippi erlebt hatte. Sie waren in einen Schneesturm geraten. Der sah in 5000 Meter Höhe nicht anders aus als anderes schweres Gewölk. Es wurde dämmerig in der Kabine und die Maschine rüttelte sich ein wenig. Aber das alles änderte nichts an ihrem einsamen Kometenflug. Da sagte die Stimme im Lautsprecher, man werde in einer Stunde in Chicago landen. Und in Chicago schneie es. Mit einem Male sprang das halbe Dutzend Kinder, die im Flugzeug waren, von den Plätzen. Sie fingen an, im Mittelgang miteinander zu tanzen und zu singen, Schnee in Chicago, Schnee in Chicago. Im Englischen reimt sich das. Snow auf Chicago. Vielleicht war es ein Kinderlied, was sie sang. Er wusste es nicht. Es war ihm nur merkwürdig zu sehen, dass jemand, der mit einem Kometen fliegt, in seinem Sinn woanders leben kann als eben in dem Kometen. Das fing jetzt an, begreiflicher zu werden. Eine Stunde später war es Tag. Da saß er wieder über seinem Notizbuch. Ich bin im Morgengrauen im Cockpit gewesen. Es war, wie alle meine Morgenwachen auf See gewesen sind, ein halbes Licht in der Kanzel. Vor dem großen, halbrunden Bugfenster der bleigraue Himmel, darin die Silhouetten der beiden Piloten, die Köpfe, die Schultern, die Hände auf den Rädern der Steuerknüppel. An der Wand eine Mütze, die sich sacht hin und her bewegt. Alles andere dunkel. Ein blauer Lichtkegel über dem Tisch des Funkers nur und eine zweite Lichtinsel auf dem Tisch des Ingenieurs. Und überall im Finstern das vibrierende Phosphorlicht der Kontrollröhren und Skalen ohne Zahl. Aber dieselbe Überwache vor dem Morgenstille wie auf den Schiffen. Jeder hat seinen eigenen Punkt, auf den er starrt, und alle fürchten in sich, dass einer etwas sagen könnte. Natürlich sagt dann einer etwas. Der Funke hatte schon Verbindung mit Europa, die ganze Nacht schon. Er ließ mich hören, Morsen und verzerrte Stimmen im Kopfhörer. Europa wieder. Er ließ mich auch durch die Glaskuppel schauen, die über dem Cockpit ist, zum Sterneschießen für die astronomischen Bestecks. Das war ein Anblick, den ich nicht erwartet hatte. Ich sah unseren Clipper von oben, den langen Rumpf, die Riesenflossen der Ruder, die Spannweite der Flügel, die Motoren, die grau surrenden Propellerscheiben. Voraus dämmerte es, aber die hohe Haifischflosse des Seitenruders schnitt noch Sterne auseinander. Alles Licht aus dem Raum warf sich auf die gebogenen Aluminiumflächen. Der Clipper schimmerte blau-silbern auf grauem Grund. Und unten... Er stieß sich an dem Glas, als er hinunterschaute. Unten die Erde, das Meer auf der Erde. Eine runde, neumonddunkle Scheibe, sehr weit weg. Wir hingen mitten im Raum. Damals auf unseren Schiffen war das anders. Sie hatten damals einen Sturm, 15 Tage nachdem Sie St. Thomas verlassen hatten. In 24 Stunden fiel das Barometer um 30 Millibar. Ein Tief überholte Sie. Die erste Nacht war düster und sternenlos. Sie hatten die Obersegel weggenommen, aber das Schiff rannte immer noch bebend vor der See her. Sein ausladender Klipperstäven schnitt und zerwühlte die Wogen. Dann wieder hob er sich steil in die Höhe und das Meerwasser troff von seinen Flanken, phosphoreszierend in der Nacht. Am zweiten Morgen flog ihnen das Großobermachssegel davon. Am dritten Tag wischte ein Brecher die Schanzniedergänge weg und drasch eine Luke ein. Am vierten brach eine Brass im Vortopp. 5 Tage und Nächte dauerte der Sturm. Er fraß an dem Schiff. Es wurde zottig davon und bekam eine Salzkruste. Aber er verschlang auch die 5 Tage, so dass sie später kaum noch wussten, wie alles zugegangen war. Sie konnten sich nur noch erinnern, dass sie keinen trockenen Faden auf dem Leibe gehabt hatten und dass es nichts zu essen gab als Brot und Speck und 2-mal Kaffee in 5 Tagen. Den hatte der Bootsmann gekocht. Er stürzte den Kombüsentisch um und klemmte sich zwischen den Herd und die senkrechte Tischplatte, die Knie gegen die Ofentür gestemmt. Mit beiden Händen hielt er den Wasserkessel. Es dauerte 2 Stunden, bis das Wasser kochte. Aber der Kaffee dann war heiß und bitter und gut. Am Abend des 5. Tages drehte der Wind auf Nord und der Himmel riss auf. Es flaute ab. Als er um Mitternacht von Wache kam, saß er im Deck unter der offenen Luke. Er lehnte am Großmast, der durch die Decks hindurchlief und mit dem Kiel vernietet war. Wenn er den Kopf gegen den Stahlmast legte, rührte es darin und es sauste. Der Wind in der Takelage und die aufgerissene See unter dem Kiel. Es knarrte auch, das Geräusch einer wachsamen Kraft. Die Bordwände polterten durch die See. Über dem Viereck der Luke wehten Sterne lautlos hin und her. und die Petroleumlampe unter der Decke schwang von einer Seite zur anderen. Ihre Flamme aber stand still, wie die Mitte der Erde. Aber jetzt und hier, dieser blindsilberne geflügelte Klipper auf dem grauen Grund, ist die Mitte des Raums. Die Erde unter uns. Und wieder stieß er sich, als er hinabschaute. Der Stern da unten wird immer deutlicher. Das Meer macht ihn glatt, aber die Mitte wölbt sich hoch. Ein großer Stern, der sich in den Morgen wälzt. Aber er ist nicht groß. Man hat ausgerechnet, dass er eine sehr unwichtige Sache sei, gemessen an den Verhältnissen der Milchstraße. Und die Milchstraße wieder sei eine sehr unwichtige Sache, gemessen an den Verhältnissen der ganzen Sternenexplosion, die die Welt ausmacht. Möglicherweise ist das noch nicht einmal die einzige Sternenexplosion, die es gibt. Aber wir haben keine andere Wahl. Nur, was ist das für ein Stern? Ich habe die drei großen Ozeane gesehen, die sind leer. Aber die Maler malen uns Segelschiffe an die Wand. Ich habe Amerika gesehen, die Hälfte ist Gebirge und Wüste. Griechenland ist ein Gebirge, der Balkan Karst. Ich habe Indien gesehen, die Hälfte Gebirge und Wüste. Persien ein Mondgebirge, Arabien Wüste, das ist alles. Aber die Pyramiden, die Palmen, das Kamel im Vordergrund. Die Zigarettenschachteln täuschen. Ich habe gesehen, dass die Wüste ausgebrannte Asche ist. Es gibt darin mehr Meteorsteine aus dem Weltraum als Menschen. Da unten der Stern. Und er stieß sich den Kopf zum dritten Mal an der Glaswand, wie er hinunterschaute, um den Stern zu sehen, der immer dunkler wurde, je heller der Morgen schien. Grün heißt da unten Leben. Ein wenig grün schon. Aber alles in allem ist nicht viel davon zu sehen. Und es beherrscht ihn nicht. Es gibt nicht mehr Leben auf ihm als Moos auf einem alten Stein. Wir sind ausgesetzt. Partisanen auf einem kleinen, ausgebrannten Stern. 5000 Meter Höhe sind genug und die Gebirge und die Wüste ziehen sich über unserem Kopf zusammen. Ich habe keinen guten Rat für uns. Wahrscheinlich gibt es keinen guten Rat für Partisanen. Sie haben die Freiheit und ihre Überzeugung in Freiheit. Und sie verbreiten Unruhe. Ich habe viel Unruhe gesehen. Ich sah unsere Karawane vom Ras el Djebel kommen und zum Fluss hinunterziehen und unsere Feldwege in Indien. Ich habe unsere Dschunken in der chinesischen Südsee gesehen und die schnurgerade, schnelle Straße, unseren Fluchtweg durch die große Salzwüste von Utah. Vor allem in den Nächten war die Unruhe groß. Einer schaltet seine Lampe an, aber das ist ein Schuss durchs Fenster und durch die halbe Finsternis. Und wenn ein Licht ausgeht, geht einer schlafen. Oder zwei lieben sich, oder drei Verschwörer haben sich gesagt, auf morgen also, und gehen auseinander. Ich sah die Lichter aufflammen und ausgehen. In Athen, wie es Abend wurde, in Damaskus, am Euphrat, in den verlorenen Dörfern von Bengalen und dann die unheimliche Glut von New York vor Mitternacht. Ich weiß keinen guten Rat für uns. Wir verbreiten viel Unruhe. Aber manchmal sieht es aus, als mache sie den kleinen, ausgeglühten Stern, auf dem wir wohnen, wieder leuchten. So flog der Klipper über den Atlantik. Mit dem Morgen zogen neue Wolken auf, aber in den Klüften war das schiefergraue Meer. Später sah man grüne Felder auf dem Grund des Himmels. Das war Europa wieder, Irland. Danach Europa oder England und wieder später Holland und Europa oder Deutschland. Die Erde hat viele Namen. Ernst Schnabel, Interview mit einem Stern. Es sprachen Herdi Krüger, Heinz Klevenow, Eduard Marx, Heinz Klingenberg, Vera Schuld, Ruth Pölzig, Ernst Schnabel und viele andere. Komposition Johannes Aschenbrenner. Regie Fritz Schröder-Jahn. Produktion NWDR 1951.